Zunge Sterne. Ja, Sonntagabend, 18 Uhr. Eine Nach einigem Testzeit. Hin und Her sind die Weltraumaffen da. Uff, Ja, willkommen. ich hoffe, ihr könnt uns hören. Könnt ihr uns hören? Sagt mal Hallo, Sterne. Hallo. Affen Test, Test, an Test. Erde. Wir sind im Ja, Weltraum, es ist weit weg. Seid ihr Sonntagabend, alle da? 18 Uhr. Ich kann was hören. Das ist zwar blöd, Eine aber nach Testzeit. einigem hin und positiv. Ja, wir können es hören, aber wir müssen es lauter machen, sagen die Leute. Lauter Okay, machen. schön. Hört ihr Okay. da? Lauterbacher? Ich Alles weiß klar. nicht, also viel lauter kann ich es von hier aus nicht mehr machen. Text Gut. doppelt. Oh ja, der Text ist doppelt. Wunderbar. Das läuft halt alles ganz wunderbar. Ach ja. Ah, ich hab's gewusst. Okay. Dafür kann ich auch mal das Logo zeigen. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Oh ja, gute Idee. Das ist unser Logo. Oh, ich bin klitschnass geschwitzt. Du Das bist der machen nur Checker. Technikausfälle mit dir. Jetzt ist der Wenn Text da wieder schön. einer eine Show macht, dann ist das der Chef. Oh. Ist ja der Boss. So, Boss. Boss Krenz, Egon Krenz. Nee, Ja, das den sehen war früher mal unsere der Boss, Zuschauer ne? noch nicht, den zeige ich Ihnen Achso. Oh, gleich. Moment. okay. Ich hätte vorgegriffen. Muss ich denn hinkriegen, damit ich dann den Zuschauerzustand habe? Ach, Ja, da auf das den. siehst du live auf YouTube sozusagen. Genau, jetzt müsste man langsam aber sicher auch den Egon sehen. Mit seinem unglaublich sympathischen Gesicht. Der Der Tat. Egon ist ein Netter. Ja, und Egon preist Sarah Wagenknecht und hofft auf weitere BSW-Wahlerfolge. Er beglückwünscht Kretschmer, Vogt und Woidke für ihren Friedensaufsatz aus der letzten Woche. Also, er steht fest mit beiden Füßen unverbrüchlich an der Seite der Sowjetunion, wie das früher auch bei ihm war. Da freue ich mich drüber, über Wagenknechts Erfolg und wünsche ihr viel Erfolg, dass sie noch viel mehr Stimmen bekommt, sagt Krenz dem Tagesspiegel am Rande einer Veranstaltung. 75 Jahre DDR am Samstagabend in Berlin. Finde ich auch Ja, geil, dass was? die eine Ist doch Veranstaltung nicht. 75 Jahre DDR Ja. machen, wo das Ding seit 35 Jahren nicht mehr Ist existiert. das vielleicht auch nicht untergegangen, so wie das Deutsche Reich nicht untergegangen ist, angeblich oder sowas? Wie war das denn nochmal? Es Ja, gibt 75 viele Jahre DDR, Gründe, hat geil. Krenz gesagt, die DDR zu mögen. Die DDR hat niemals Krieg geführt. Sie war der deutsche Friedensstaat. Deswegen hat die sicher auch die RAF-Leute untergebracht und denen erlaubt irgendwie und ihren palästinensischen Freunden da ein- und auszugehen. Nach und vor Terroranschlägen, weil das der friedlichste deutsche Staat war. Ja, Genau. friedlich auch an der Grenze da bei den Mauerschützen und so. Ja, Ist nun, das ganz, ist ganz ja, also friedlich. friedlich bedeutet ja mit anderen, die eigenen Leute umzubringen, ist davon ausgenommen, denke ich. Achso. Na gut. Das Signal, was von diesen Veranstaltungen wie der Demo von Wagenknecht ausgeht, lautet: Hört uns endlich zu, wir wollen Friedenspolitik, wir haben den Wunsch zu leben und nicht zu sterben. Finde ich auch lustig, den hatte wie hieß er, der Geffroy, Chris Geffroy auch, der letzte Mauertote, der wollte auch einfach nur leben. In Freiheit, muss man dazu sagen, im Gegensatz zu Egon, aber ja. Ja, wer weiß, was man heute noch alles von Stalin lernen könnte, ne? Ohne dass es Eigentlich ein einer ganz merkt. cooler Typ gewesen, habe ich gelesen auf einer So. Wochenendseite. Irgendeine Schnurrbart oder was? Nee, weil der hat ja auch ähnliche Methoden angewandt, wurde einfach jeder weggemacht, der irgendwie was Falsches gemacht hat. Ja, er lobt die Forderung der CDU und SPD-Heinis aus dem Osten nach einer diplomatischen Lösung im Ukraine-Krieg. Ich meine, die Russen haben gerade wieder selber gesagt, sie sehen keine Notwendigkeit, mit Scholz oder sonst irgendwem zu sprechen, weil sich nichts ändert. Aber ja, wenn es Wahlstimmen gibt oder so, keine Ahnung, warum jetzt da auf einmal so eine Kehrtwende unter den CDU-SPD-Leuten stattfindet. Ja, wir erinnern mich das ein bisschen an Merkel, ne? Wir brauchen eine diplomatische Lösung. Ich Oder so. finde, das ist sehr mutig, weil sie sich durchsetzen gegen eine gesellschaftliche Meinung in der CDU oder in der SPD, in der Ampel überhaupt. In der CDU oder in der SPD, in der Ampel überhaupt. Barcelona, Mailand, Genau, Hauptsache. und überhaupt und sowieso. Ich beglückwünsche sie dazu, dass sie so mutig sind. Ja. Und Schröder lobt er und sagt, ich finde, dass er eine gute Position vertritt. Ich bin in dieser Frage mit ihm einer Meinung. Ja, super. Und wir kennen uns schon aus der Jugendzeit, wie man das damals bei der Jugendbewegung gemacht hat. Ich meine, das wissen wir ja von unserem amtierenden Kanzler auch, dass auch der als Juso in der DDR rumgehangen hat und da schon mal über den Stimmt, ja. Sozialismus diskutiert hat. Und auch der Schröder hat das getan. Ja. Dass so Leute wie der Krenz überhaupt noch ernst genommen werden. Ganz Ja, der ist verrückt. auch alt, würde ich sagen. Er ist auch verwirrt, ne? Das ist ja auch ein bisschen, so klingt Ja, das ja auch. haha, aber der ist der Biden, also der war ja noch voll da. Also, ne, wissen wir ja. Und Lieselotte Pulver habe ich gelesen, mit 95 sucht noch einen neuen Mann. Also 95 ist das neue 85, nehme ich an. Vielleicht wäre der Krenz was für sie. Nee, dafür ist die Lilo zu sympathisch. Er braucht eine Nicht Pflegerin. so sympathisch, um hier mal überzuleiten, finde ich Konstantin Kuhle. Nicht so sympathisch wie Egon Krenz, oder wie? Wie Lieselotte Pulver. Okay, warum immer das ist. Ja, interessanter. Interessanter ist auch eigentlich das, was er hier zeigt, nämlich es gibt einen Verein, Bündnis Sahra Wagenknecht, und der hat der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht eine Spende von 1,2 Millionen Euro Das ist ja mal getätigt. geil. Das ist ja so ähnlich. Ja. Das müssen ja auf der Webseite des Bundestages seit einer ganzen Weile alle Parteispenden größer als, ich glaube, 20.000 Euro. Ich glaube, ja. Ja, kann sein. Ja, Müssen kommt drauf an, ich weiß. da offengelegt werden, wo sie herkommen. Und hier wurde jetzt offengelegt, dass halt, wenn du noch ein bisschen runterscrollst, dann sieht man das auch, dass halt entsprechend da der, genau, der Spender ist BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Und der spendet 1000, eine Million 200.000 Euro an Bündnis Sahra Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit Partei. Mich erinnert das irgendwie an Korrektiv von dieser Tochter, die GmbH, die dem Verein irgendwie Geld zur Verfügung stellt und so. Auch war auch nicht rechtens. Weiß ich nicht genau, sieht ein bisschen unsauber aus natürlich hier, ne? Na, rechtens So. ist es ja erstmal schon, aber die Ja, Frage ist ja. ja dann, wo hat BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. 1.200.000 Euro her? Also, die Ja, da habe ich so Vermutung gedacht, liegt ja. vielleicht von der Sarah persönlich oder so, weiß man natürlich nicht genau. Oder vielleicht kommt das dann noch raus oder so. Wenn das ihre persönliche Einlage ist, Ja, dann müssten sie ist das das wohl eigentlich so, ne? selber dahin spenden. Könnte sie dann Und eigentlich auch es würde machen, ja auch ja. keinen Grund geben, warum sie das nicht machen sollte. Also, Ja. das ist halt mega zwielichtig, weil Hm. theoretisch kann dieses Geld halt sonst woher kommen und wird dadurch einfach Stimmt. verschleiert, dass man da so einen komischen Verein hat. Also. Dann machst du sie auch mit angreifbar, ne? Chris, kannst du dich einen Nicht? Tick leiser machen? Der Chat sagt, dass du deutlich lauter bist als wir, weil ich kann. Der Chat sagt auch, ich soll uns lauter machen, aber das kann ich im Endeffekt von hier aus nicht, glaube Okay. Ja, naja. Weiß ich nicht. Bin ich lauter? Es wird ja über dein Desktop-Audio einfach kommen. Also probier mal. Du kannst mich ja leiser machen in dem Hangout. Kann ich das? Okay. Such mal. Ich kann Such mich mal. höchstens hier auch noch. So viele Fenster auf und ich drehe hier durch. Jetzt habe ich dich ein bisschen leiser gemacht. Schau mal, ob das Okay. hilft. 1, 2, 3. Ja, schon, glaube schon. Okay. Ja, das ist halt das Komische mit diesem Verein und ich hoffe und denke mal, dass da jetzt möglichst bald mal Ermittlungen anlaufen, wo dieses Geld herstammt von diesem Verein. Und das könnte natürlich unter Umständen noch ein ziemliches Beben auslösen, wenn das Geld daher stammt, wo man vermuten Ja. könnte, nämlich von irgendwelchen ausländischen Akteuren. So Vereine haben ja auch Geld auch nicht aus dem Nichts, ne? Das ist schon richtig. Irgendwo müssen sie her. Wahrscheinlich ein Spender oder so. Ein Großspender eben, der sich nicht zeigen möchte. Das ist ein bisschen wie bei Kohl und seinen schwarzen Kassen, ne? sage nicht, wer die Namen, wie die Namen sind oder so. Mal gespannt. Super, ich habe wieder Autogain. Ich muss Ach, du bist das. den Browser wechseln. Super, klasse, großartig. Dreh hier noch durch, ey. Ja, von dem Hangout her nur, oder? Ja, kommt doch klar. Mach weiter erstmal. Nicht, das nervt. Wo ist denn jetzt mein. Jetzt sind meine Dings weg. Ah, oh, jetzt sind meine ganzen. Oh, Gargelkark. Wo ist mein. Ich. Oh, es war so ein schöner Sonntag, bis du gesagt hast, du hast technische Probleme. Ich habe gewusst, das wird eine Tut absolute mir leid. Katastrophe, ey. Oh Mann, wo ist denn jetzt hier das Ding? Ich weiß nicht, bei uns kommt es an dich. Mit dem richtigen Pegel durch. Also bei mir zumindest. Ich finde es auch nicht so schlimm bisher. Wo ist das Problem? Ja, ich mein Auto gehen, klar, nervt. Na, sagen wir dir dann, wenn es nervt. Wieso? Wieso? Das klingt noch. So. Ihr hört mich? Ihr hört mich? Was? Hallo? Ja, jetzt bist du irgendwie abgehakt. Gleich schmeiße ich ihn Ja, ist er richtig. wieder. Jetzt Gleich geht's da ist er schmeiße wieder. Ich guck mal, was es mit unserem Stream gemacht hat. Oh, jetzt bist du ein bisschen leise. Jetzt kannst du es der Regel noch nicht. Ich spring gleich aus dem Fenster. So. Ja, jetzt ist dein Ton gut. Jetzt muss ich nur noch irgendwie schaffen, meinen Bildschirm freizugeben. Bildschirm freizugeben. Wo sind denn die Schaltflächen hin? Dum dum dum dum dum badadadadum bum bum. Ich bin noch ein bisschen Mundharmonika oder so. Und wir reden über Sport. Ah, da ist er wieder. Okay. Sarah Wagenknecht. Hat es auch super gemeistert, meine Güte. Ein bisschen improvisieren kann schon mal vorkommen. Das ist live. Das ist das Live-Geschäft. So. Hat man das hier abgefrühstückt mit der Ja, wir können jetzt Kohle nochmal für gucken, die was der Schabracke Kuhle da? jetzt dazu sagt. Ja. Vielleicht nochmal gucken. Wieso nicht hier? Wenn er was zu Ja, sagen er hat. sagt, ob CDU, CSU, SPD, Grüne oder FDP, jede andere Partei, die extra einen Verein gründen würde, um die Transparenzregeln der Parteifinanzierung zu umgehen, hätte zu Recht ein massives Problem. Woher kommt das Geld für Wagenknechts Pro-Putin-Politik? Ja, gute Frage. Ja, sie wird auch ein Problem kriegen, das zu verheimlichen, glaube ich. Die Frage wird dann nicht verschwinden, wenn sie es nicht beantworten kann, vernünftig. Ganz einfach. Aber sieht natürlich nicht gut aus. Ja, ich meine vor allem, Noch keine Einlassung von ihr gekommen? man unterstellt ja auch da allen möglichen anderen Parteien halt Moskau-Nähe und was weiß ich, mit denen arbeitet man nicht zusammen, aber hier guckt man über all diese Unregelmäßigkeiten geflissentlich drüber und bandelt Koalitionen an, weil man anders die AfD nicht raushalten kann. Ethik. Feine Sache. Ethik ist ein altes Holzschiff, das schon seit 1000 Jahren auf dem Meeresgrund liegt. Also. Ethik ist ein Seelöwe irgendwo in Amerika. So, der Onkel Elon war beim Onkel Donald zu Besuch. Also nicht dem Onkel Donald, sondern dem anderen. Die waren ja wieder in Butler, da an der Stelle, wo Trump vor kurzem angeschossen worden ist. Auch wenn das irgendwie kein Thema mehr ist in Suchmaschinen und Medien. Und wir haben hier mal ein paar Ausschnitte aus der Rede. Hallo zusammen, wie Sie sehen können, bin ich nicht nur mager, ich bin dark mager. Was auch immer er damit meint. Zuerst möchte ich sagen, was es für eine Ehre ist, hier zu sein. Der wahre Charaktertest eines Menschen ist, wie er sich unter Beschuss verhält. Wir hatten einen Präsidenten, der nicht mal die Treppe hinaufgehen konnte. und einen anderen, der die Faust ballte, nachdem er angeschossen worden war. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Blut rinnt über sein Gesicht. Amerika ist das Land der Tapferen und es gibt keinen größeren Test als Mut unter Beschuss. Wer soll Amerika repräsentieren? Ich glaube, dass dies die wichtigste Wahl unseres Lebens ist. Es ist keine gewöhnliche Wahl. Die andere Seite will einem die Redefreiheit nehmen. Sie will ihnen das Recht nehmen, Waffen zu tragen. Sie will ihnen das Recht nehmen, effektiv zu wählen. Es gibt jetzt 14 Staaten, die keinen Wählerausweis verlangen. Kalifornien, wo ich früher gelebt habe, hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das Wählerausweise verbietet. Ich kann das immer noch nicht glauben. Wie kann man denn eine gute, ordentliche Wahl abhalten, wenn es keinen Wählerausweis gibt? Das ist einfach sinnlos. Und Meinungsfreiheit ist die Grundlage der Demokratie. Wenn die Menschen nicht wissen, was vor sich geht, wenn sie die Wahrheit nicht kennen, wie können sie dann eine informierte Stimme abgeben? Eine Demokratie braucht Meinungsfreiheit. Deshalb gibt es den ersten Verfassungszusatz. Und der zweite Verfassungszusatz soll sicherstellen, dass wir den ersten Verfassungszusatz haben. Dann geht es um Georgia und Arizona, wo es nur noch kurze Zeit gibt, um sich eintragen zu lassen in die Wählerlisten und darum, dass jeder einen anderen ansprechen soll, der auch wählen gehen soll und so weiter und so fort. Viele Menschen denken, dass ihre Stimme nicht zählt, aber sie zählt, sie zählt. Und diese Wahl kann von 1000 Stimmen, 500 Stimmen oder einem winzigen Unterschied entschieden werden. Also bitten Sie alle, die Sie kennen, sich als Wähler eintragen zu lassen. Und ehrlich gesagt, seien Sie einfach lästig. Seien Sie lästig für alle, die Sie kennen und für die Leute auf der Straße und für alle anderen. Wählen, wählen, wählen, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Danke. Mann. Tja, recht klare Worte. Und ich bin in vielen Punkten geneigt, ihm beizupflichten. Also das mit der Wahlregistrierung, was sie da machen, ist zutiefst merkwürdig und abseitig eigentlich. Natürlich muss es ein Wählerverzeichnis geben und natürlich muss das meiner Meinung nach auch abgeglichen werden. Wer da wählt, dass er nur einmal wählt und dass keine Toten wählen oder wer auch immer. Ja, klar. Und wer das versucht irgendwie zu untergraben, der ist kein Demokrat, sondern das Gegenteil. Aus meiner Sicht. Und jetzt nach Israel. Ja, genau, das ist eine ziemlich interessante Sache, die an mir komplett vorbeigegangen ist. Hat mich jemand darauf hingewiesen. Und also es hat mich jemand darauf hingewiesen, dass Herr Guterres wohl hat verlautbaren lassen, dass er sich dafür einsetzen würde, dass die wie auch immer, Mitarbeiter, die da am 7. Oktober beteiligt waren, dass die doch bitte Immunität bekommen sollen. Und hier gab es so eine Pressekonferenz ein paar Tage später. Das war das Einzige, was ich dazu gefunden habe, nachdem ich danach gesucht habe. Und hier wird also ein Spokesman von dem Herrn Guterres da nochmal drauf angesprochen, was denn damit gemeint worden wäre. Und, der Sprecher sagt dann halt nochmal, dass ja, nee, so wäre das ja, so soll man das ja nicht verstehen. Und wir sind ja selbstverständlich der Meinung, dass in einer Criminal Investigation, wie Sie hier sagen, also in einem Strafprozess, dass da natürlich keine Immunität für diese Leute gelten soll. Leider gibt es dann hier aber keine Nachfrage, weil es geht jetzt wohl so um einen Prozess. Also es haben Leute halt in Amerika geklagt gegen die UN quasi, wegen dieser Beteiligung. Und das wäre ja dann eigentlich kein Strafprozess im eigentlichen Sinne. Und welchen Strafprozess man da jetzt dann, also ich meine, es müsste ja ein Strafprozess in Israel dann sein, den sie dann wahrscheinlich auch nicht akzeptieren würden oder so. Also man kann es sich halt nicht so richtig denken, was sie da meinen, was für ein Strafprozess da irgendwie stattfinden soll, wo sie dann sagen würden, okay, dann dafür sollen die Leute dann natürlich keine Immunität genießen. Und außerdem ist hier von Harassment die Rede. Also sie wollen ja nur die armen UNRWA Mitarbeiter vor bösem Harassment schützen, weil na, ist ja ganz schlimm, diese. Da macht man einmal irgendwie bei so einem kleinen Massaker mit und schon Ja, was ist das für eine meinen die Begründung, ne? Leute irgendwie So. böse zu einem. Ja. Und also fand ich total abwegig. Aber da hat irgendwie noch keiner drüber geredet. Also habe ich zumindest noch überhaupt nichts von gehört. Wie gesagt, hat mich jemand darauf hingewiesen. Und hatte ich so noch nichts von gehört und auch, ja, bis jetzt noch nicht. Ist wohl noch exklusiv für uns. Also, dass hier irgendwelche ja, gut terrestrisch für stark macht, dass die Leute da bitteschön nicht irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Höchstens in einem Strafprozess, wie auch immer der dann irgendwie gestaltet werden soll, dass sie den dann auch anerkennen. Ja, der hat es ja auch geschafft, auf die Angriffe des Iran in der Rede zu reagieren, ohne die Namen Iran und Israel zu nennen und solche Sachen. Also, den halte ich für zutiefst ungeeignet in der aktuellen Ja. Situation, so einer Organisation vorzustehen, die eigentlich die Zwietracht beseitigen soll. Definitiv. Und diese ganze, ich sag's jetzt nicht nochmal, wie das Ding heißt. Die komische Abkürzung. UNRWA. Organisation. Ja, also auf der Webseite habe ich halt auch gefunden, dass sie jetzt alle Nase lang dazu aufrufen, die doch bitte weiter zu finanzieren und dass sich doch bitte alle dafür stark machen sollen, dass die nicht abgeschafft wird und so. Finde ich auch ganz schön wild angesichts der Tatsache, ja, dass man ja jetzt hier mal wieder gesehen hat, wie das funktioniert, ne? Und das ist ja nicht das Einzige, dass da Leute beteiligt waren. Es ging ja auch noch um irgendwelche Verstecke und so, wo die damit zu tun hatten. Also, dass das irgendwie gleichbedeutend ist, diese Organisation zu unterstützen, mit irgendwelchen Zivilisten da zu helfen und definitiv nicht den falschen Leuten, halte ich also für ziemlich weit hergeholt und eigentlich widerlegt. Und insofern sollen sie die eher mal dicht machen, diese Organisation, anstatt da noch irgendwie weiter drauf zu bauen. Aber sehen die wohl anders. Und ich weiß nicht, ob wir sonst noch Themen dazu haben. Ich glaube, von mir war das das Einzige, oder? Ich glaube schon, ja. Ne, Weil wir haben sonst würde noch ich nämlich, was. Wir haben ach noch ja, mit der Botschaft, ja. genau das hier vom Auswärtigen Amt. Warte. Achso. Ja, wollen wir zuerst vielleicht den Tweet vom Auswärtigen Amt sehen? Ja, machen wir den erstmal. Genau, die hohe Zahl ziviler Opfer beim israelischen Luftanschlag in Tul Karem ist schockierend. Beim Kampf gegen den Terror ist die israelische Armee verpflichtet, Zivilist Sternchen innen, das ist ganz wichtig, dass das ja schön durchgegendert ist, in der Westbank zu schützen. Palästinenser wie Israelis haben Recht auf Leben in Sicherheit. Ja. So, wie das. Und die Botschaft sagt, liebes Auswärtige Amt, da Sie zügig zu Schlussfolgerungen gekommen sind, ist es wichtig, die Fakten richtig zu stellen, insbesondere wenn es um die Kritik an Maßnahmen geht, die weitere terroristische Angriffe wie am 7. Oktober verhindern. Bei dem Angriff wurden mindestens 12 Terroristen der Hamas und der israelischen Dschihad-Terrororganisation eliminiert. Darunter der und der Leiter des Hamas-Terrornetzwerks in Tul Karem und noch irgendwer Schlüsselakteur des islamischen Dschihad in der Region Tul Karem. Wir wissen mit Sicherheit, dass sie an einem geplanten unmittelbaren Angriff in, das soll dann fett geschrieben sein, Ticking Time Bomb gegen israelische Zivilisten beteiligt waren. Folgende Personen wurden mit ihnen eliminiert und dann werden die hier aufgezählt. Was wirklich schockierend und beunruhigend ist, ist die Tatsache, dass bestimmte Personen Anschuldigungen twittern, die im Kontext vermissen lassen, oder betrachten sie einfach die Sicherheit israelischer Zivilisten als nicht wichtig genug. Tja, ab und zu sollte man vielleicht auch vorher mal bei den diplomatischen Kontakten nachfragen, was ich meine, man hat doch extra die Kanäle. Dann fragt man, wer ist denn da getötet worden? Und was der Chris jetzt nicht gesagt hat, ist, die Leute, die da aufgezählt wurden, da steht auch nochmal, alle standen in Verbindung zur Hamas und einer stand in Verbindung zum islamischen Dschihad. Also Also sind wohl noch, Zivilisten. Ja. ja, also ich glaube, 12 war aber nicht die gesamte Todeszahl. Also es sind auch noch andere, die jetzt hier nicht Es wurden aufgelistet sechs wurden. Zivilisten getötet. Genau, ja. Aber es ist halt nicht so, dass sie da jetzt irgendwie, ja, also einfach nur und dann sagt man irgendwie, ja, das war aber blöd, ihr müsst aber schon aufpassen. Der French Taunter sagt, das Auswärtige Amt macht sich mal wieder im Internet lächerlich. Das Problem ist, das macht uns lächerlich. Ja. Also ich schäme mich jedes Mal wieder, wenn da so ein völlig blinder Tweet von denen kommt, wo man denkt, nee, oh, Das stark untertrieben, würde ich nicht für sagen. mich Und bitte, vor ey, allen Dingen nicht in meinem dieses Namen. beschissene Gender-Sternchen in dem Fall, das macht mich wirklich rasend. Also. Ja, aber es ist überhaupt nichts, was mich überrascht. Ne? Also, wer hat denn gedacht, dass die Baerbock sowas können würde? Wie kommt man auf die Idee Ja, überhaupt? ist ja nicht nur die Ne? alleine, es ist ja das ganze Ja, ich meine, Haus. Die aber die sitzt ja zu nicht wählen, in. halt, okay, das kann natürlich auch noch sein, dass da die Mitarbeiter, aber ich glaube eher, dass sie da das Problem ist. Ne? Das Dort Auswärtige selbst. Amt ist jetzt auch nicht seit gestern ein Problem. Ich sage nur, Okay. der feine Mr. NetzDG, der ist ja danach auch zum Auswärtigen Amt gewechselt. Habe ich auch einen schönen Tweet gesehen, so nach dem Motto, der kann froh sein, dass er nicht als der schlechteste Außenminister der Ja. Geschichte in die Geschichte eingeht, weil halt nach ihm die Baerbock kam. Ja, wer weiß, wer nach der noch alles kommt. Außenminister Sarah Ach Wagenknecht. du Scheiße, Oscar Lafontaine. Macht er den beiden Konkurrenz. Oh, bitte nicht, aber ehrlich, der ist auch schon 100, oder nicht? Ja, und dieses hier ist sicherlich ein sehr interessanter Artikel von dem Thomas Ried, von dem guten Buch hier Active Measures über diese ganzen Desinformationskampagnen vom Zweiten Weltkrieg. Haben wir ja schon ein paar Mal empfohlen. Ein sehr interessantes Buch, gerade was deutsche Geschichte halt angeht, weil es da ja größtenteils um Sachen geht, die in Deutschland passiert sind. Ich hatte jetzt aber leider wegen meinem technischen Trouble auch keine Zeit mehr, das durchzulesen. Es geht ja auch um dieses Doppelgänger-Ding. Das ist jetzt eine ganz neue Sache, die der da publiziert hat diese Woche. Und ja, also mehr als die Überschrift habe ich davon leider nicht lesen können. Genau. Wie ist das? Ja, Selbstverteidigung, ne? Wenn man sich gegen irgendwelche Angriffe wehrt. Also, jetzt habe ich, glaube ich, ins Leere geschwätzt. Ne? Ah, großartig. Ja, dann in der Leere vorhin habe ich gesagt, dass wir hier Leute Ich habe dich sehen, gehört, aber die gut. ja, Ja. in einem Krankenhaus trainieren, sich gegen Angreifer mit Waffen, Messern, Ähnlichem zu wehren. Also, so wie das hier aussieht, muss man denen nur den Arztkittel ins Gesicht hauen, dann geht das schon. Also, ja, ich finde, ja, es ist ein bisschen grotesk und die wollen sicher das Beste, aber ich glaube immer noch. Diesem Video von dem Ami-Soldaten, der sagt, ich zeige euch jetzt, wie man sich verteidigt und dann wegrennt. Ne? Also hier, das, was sie da machen, gegen einen bewaffneten Menschen, eine Krankenschwester, was sollen da? Da hilft auch ein Training zweimal im Jahr nicht oder so. Und dann, da habe ich eher Angst, dass wenn jemand glaubt, der kann mit seinem Kittel wirklich irgendwie einen auf Rambo machen. Weiß nicht. Aber es ist traurig, dass es nötig ist. Aber wir haben es ja gerade Komische wieder Szene. gesehen. Wo Ist war so. das? Auch wieder in Essen oder wo? Ich glaube, irgendwo in NRW. Irgendwo im Ruhrpott war doch wieder das, wo jemand gestorben ist und dann die Familie, die Leute angegriffen hat im Krankenhaus. Und der Mensch war irgendwie paar 80 oder so. Ich meine, das kommt vor, dass die sterben. Da kann man jetzt nicht die bösen Ungläubigen für verantwortlich machen. Ja, Argonaut ist wieder ein bisschen aktiver in letzter Zeit, ne? Der war eine ganze Zeit lang relativ Ja, ruhig, der hatte ist gerade ich das Gefühl. ausgewandert. Ah, okay, recht hat Der er, der lebt Mann. jetzt in deinem Lieblingsland. Ah, recht hat er, der Mann. Was denn, wo denn? Japan. Ja, genau. Ach ja, nicht. Hab ich auch gehört, ja. Feine Sache, wenn man sich das leisten kann. Ja, apropos Oh Gott, ja. diesen Wim Wenders-Film gibt es jetzt für 1 € bei Amazon Okay. zum Ausleihen. Ja, ne, Hate Aid, kennt er noch. Das sind die, die dem Drachen nicht geholfen haben. Gemeine Kerle. Und hey, bringt uns mal wieder den Mythos des umgekehrten Rassismus. Wo wir dann wie eine Gebetsmühle antworten, es geht uns gar nicht um umgekehrten Rassismus, es geht uns um ganz normalen Rassismus. Weil schon dieses umgekehrten völlig bescheuertes Wort ist. Ja, ich mache aber diesen kollektiven Anmerkungen mit und war das auch ganz gut aufgeklärt eigentlich schon. Ja, das hat eine ordentliche Community Note bekommen. Also, Rassismus gegen Weiße nicht gibt, ist keine Tatsache, sondern ein Narrativ einer speziellen Definition von Rassismus, die strukturelle Ungleichheit und historische Unterdrückung priorisiert und so weiter und so fort. Also, this is woke Bullshit, aber wir können uns ja mal leider ohne Ton aufgrund all dieser schrecklichen technischen Probleme, aber wir schauen uns einfach mal an, was die Untertitel sagen von Hate Donald Trump will nach einer Wiederwahl den Trump. Rassismus gegen Donald Weiße Trump, beenden. okay. Auch andere behaupten, Rassismus gegen dass Weiße, weiße Rassismus gegen Menschen Weiße beenden. rassistisch diskriminiert werden. Und im Obwohl das ja gar Netz nicht taucht geht. immer wieder Im der Netz Mythos taucht immer des wieder der umgekehrten Mythos des Rassismus umgekehrten auf. Rassismus Natürlich gibt auf. es Fälle, in Oh. denen weiße Menschen Natürlich gibt es benachteiligt Fälle, werden, in denen aber weiße das ist Menschen kein benachteiligt werden, aber Rassismus. das ist kein Im Gegensatz zu Rassismus. den Im Vorurteilen Gegensatz von zu Black Indigenous BIPOC, also People of Black Color, Indigenous People of werden weiße Color, Menschen werden nicht weiße Menschen systematisch nicht unterdrückt. systematisch unterdrückt. Rassismus ist mehr als Rassismus ist mehr als Diskriminierung. Es ist eine Diskriminierung. Es ist Ideologie der eine Ideologie Ungleichheit, der die über Ungleichheit, die über Jahrhunderte Jahrhunderte durch Sklaverei, Kolonialismus oder die Rassenlehre des Dritten Reichs gewachsen ist, um Gewalt gegen BIPOC zu rechtfertigen. Auch wenn es Vorurteile gegen Weiße gibt, stehen sie gesellschaftlich oben. Sie haben bessere Chancen bei der Jobsuche auf dem Wohnungsmarkt oder werden seltener von der Polizei kontrolliert. In diesen Bereichen sind von Rassismus betroffene Menschen systematisch benachteiligt. Kurz gesagt, Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, da sie nicht strukturell wegen ihres Weißseins benachteiligt werden. Ja, Weiße sind genauso oben wie Donald Trump. Frauen gleich stark sind, ungefähr. Ja, das Übliche. Ja, aber Und wirklich. dann haben sie noch hinten dran gehängt, wichtig, weiß bezieht sich nicht per se auf alle Menschen mit heller Hautfarbe. Ja, es Weiß in ist so ein. Anführungsstrichen. Sondern Ja, es auch ist so ein privilegierte Blödsinn. gesellschaftliche Positionen. Was? Zum Warum haben Beispiel die gibt es auch. Zuschauer sie gehört? Jetzt drehe ich vollkommen durch. Das ist aber geil. Ach nee, das war so, dass nur ihr die nicht hören könnt, ne? Okay. Verdammte Ich habe Technik. nicht gehört, ja. Ja, dann ist das Okay. vielleicht so Ja, gar nicht schlecht. meinetwegen. Ja, da haben wir jetzt so einen schönen Doppler-Effekt drauf. Ja, heute ist die lustige Sendung. Ja, mich erinnert das an toxische Männlichkeit. Das ist ja auch so ein Ding, was sie irgendwie behauptet haben würde, was anderes behaupten bedeuten, so nach dem Motto, das wäre das, wo die Männer sich selber schaden würden oder so. Und im Endeffekt ist genau das dabei rausgekommen, ein Verständnis, was man eben auch vorher einfach vermuten konnte. Das ist einfach eine, ja, ein Männerbashing-Wort oder so geworden. Ja, hier geht es So die wird das dann, so wird das hier privilegierte auch werden, oder? gesellschaftliche Position. Das wäre ja schön, wenn Sie sagen, Männer sind nur Leute, die privilegiert sind. Ja, du Wenn kannst die auch auf nicht jeden Fall nicht privilegiert weiß. sind, dann sind es auch keine Männer. Du kannst nicht weiß als was anderes etablieren als weiß. So, Ja. willst du das, ne? Sagen wir noch, So. zum Beispiel gibt es auch antislawischen Rassismus gegen Menschen mit osteuropäischem Hintergrund. Und dazu gibt es auch eine Community-Note, die sagt, dies ist irreführend, da nach dieser Logik auch schwarze Milliardäre als in Anführungsstrichen weiß aufgrund ihrer Privilegien bezeichnet werden könnten. Ja, dann ist der Pibbel die Ja. Diddle die vielleicht nur ganz schrecklich benachteiligt worden. Ja, da muss ich aber die Community-Note sagen, das sehen die auch so. Das ist ja keine wirkliche Widerlegung. Die sind ja da wirklich der Meinung, dass diese Leute dann weiß sind. Ja, Also, aber es ist also ich interessant, weiß dass noch nicht, ob niemand die das Rechnung aufgemacht hat, dass J.K. Rowling eigentlich ein Mann ist. Also, dass auch Mann und Frau nur so Zuschreibungen sind und dass deswegen man, wenn eine Frau sich männlich genug und frauenhassend genug benimmt, die einfach als Mann klassifiziert. So weit Ja, sind ich sie noch glaube, die nicht ist dann doch gegangen. schon noch wieder eine Frau, weil sie ja irgendwo auch benachteiligt war durch ihr, weil die nicht auch irgendwie häusliche Gewaltopfer oder irgendwie sowas. Ja, Hate Aid, eure Steuermillionen bei der Arbeit, ist es nicht schön? Unter anderem, ja, das war ja diese wunderbare Organisation, die von Campact Was? gegründet wurde. Und die haben nicht geholfen. Aber ich habe keine Arbeit, oder? Das ist Arbeit. Also insofern ist das Ding halt eben absolut verbunden mit Linksextremismus und nicht irgendwie eine Genau. objektive Organisation. Apropos Ja. Linksextremismus, hart aber fair. Genau. Hat aber Fiat hat diese Woche die Frage gestellt, können wir uns Reiche noch leisten, weil sie unglaublich witzig sind? Und sowas kann man ja auch Cool. mal in den Raum stellen, ne? Ja, der Also, Grupp sich aber immer aufgeregt, ich habe ne? zwar irgendwie mal gehört von irgend so einer Dame, die so immer halb am Einschlafen ist, dass es da so eine Art Pyramide gibt und ganz oben ist Genozid und ganz unten ist Witze. Aber das ist natürlich einfach nur ein lustiger Witz. Von nichts kommt ja nichts, ne? Weil, ja, also ich meine, wenn die Leute jetzt fragen, aber wenn die Leute später dann fragen, dann ist es natürlich auch kein Witz, sondern muss man natürlich auch so machen, weil im Endeffekt wir schrumpfen ja jetzt, ne? Wir werden jetzt nachhaltig und so und verbessern unser Klima durch die Industrialisierung. Und weil dann unser Wohlstand flöten geht, macht das ja nichts, weil wir haben ja immer noch Reiche. Reiche gibt es ja noch. Also. Und die können wir uns dann einfach nicht mehr leisten. Also die müssen dann halt das abgeben, damit wir davon alle leben können. Komisch, wenn das dann hinterher gar nicht so lange reicht, wie man sich denkt, nämlich bis in alle Zeiten, sondern dass das Geld von den Reichen nicht reicht. Das ist mit diesen Leuten nicht klar. 6 Monate habe ich immer mal gelesen, ungefähr. Wenn du alles auflösen würdest. Zwar längst aus Amerika. Ja, also Ja, ist natürlich nicht so lang, ne? öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Gab es ja mal so irgendwie solche Regeln, was mit Menschenwürde und solchen Dingen, aber da geht es dann um Reiche, ob wir uns die leisten können. Und wahrscheinlich. Hast du dir das angeguckt? Nee, habe ich nicht. Der Name der Sendung reicht schon. Ja gut, aber in Grupp, das stelle ich mir ja fast unterhaltsam vor, weil das ist ja nur die Antithese zu der Frage im Endeffekt. Ja, er hatte so ein paar ganz gute Momente. Ich habe das auch nicht ganz gesehen, weil die Sachen von dem Gruppe habe ich kurz geguckt, als mir über den Weg gelaufen sind. Ja, auch schon nicht schlecht. Aber da begegnete uns wieder Chris. Vor 2 Wochen wusstest du noch nicht mal, was Trigema ist. Tja, Trigema geht. Trigema Gate. Den hat man mal im Hinterkopf. Trigema Gate. Mit dem Affen Charlie. LGBTQ-Gesetz tritt in Kraft. Georgien schränkt Rechte sexueller Minderheiten ein. Ja, strengt eigentlich ja immer so eine Sache, ne? Also sie fordern, oder haben jetzt auch beschlossen eben, dass die Sachen aus den Schulen und den Kindergärten rausgehalten werden. Das ist eigentlich alles, was sie hier beschreiben. Ansonsten sehe ich da keine Rechte und auch da, wenn das nicht unterrichtet wird, sehe ich eigentlich noch keine Rechte eingeschränkt. Also das übliche Gesalle von der Tagesschau. Ja, die dann eben das, wie gesagt, behaupten, aber nicht belegen sozusagen. Naja, hier steht ja noch ein bisschen Im mehr. Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen gelten nicht, sind ungültig in Georgien dann angeblich, okay. Das ist natürlich durch Verbietet das, okay, das ist ein echter Einschnitt. Geschlechtsangleichung oder Adoption durch Homosexuelle? Ja. Okay. Das ist auch Also, eine Rechtseinschränkung. Okay, da gebe ich dir das recht. ist schon Ja. eine Rechtseinschränkung, wenn das vorher bestanden hat. Ja, klar. Ja. Sie wollen es ja halt Und nicht propagieren und so weiter. Ja, scheinbar auch nicht erlauben, übrigens vielen. halt um. Auch in Fernsehsendungen darf offensichtlich das Thema nicht mehr behandelt werden. Ich meine, man kann halt in beide Richtungen Ja, ist auch Unsinn ein bisschen machen. Man übertrieben, kann ne? halt das Also. Thema komplett aus dem Fernsehen tilgen. Das ist genauso dumm, wie das ganze Fernsehen damit so voll zu pumpen, dass es allen aus den Ohren rauskommt, wie wir es bei uns haben. Ja, aber die Welt ist, wie sie ist, und wenn das eben dann gerade so ein Trend ist und das eben verstärkt gezeigt wird, dann ist es eben eine Weile so und jemand wird das wieder nachlassen, denke ich mal. EU-Opposition und Nicht so lange wird Präsidentin man gegen das Gesetz. abhalten. Hoffentlich gibt es da keine Farbenrevolution nächste Woche. Ja, hoffentlich nicht wegen so einem Quatsch dann, ne? Dass sie sich dann auch die Köpfe einhauen wegen sowas. Ja, echt schade drum. Und Georgien ist ja eigentlich relativ liberal. Das hat ja auch viele so Glücksritter irgendwie in seinen Bann gezogen aus Europa, die da jetzt von da aus irgendwie ihre Bitcoin-Millionen verwalten oder so. Georgien. Und das ist ja auch Russland, hat auch ein Auge drauf. Immer wieder, Oh, ne? schön, dass die Partei Georgischer Traum heißt, ne? Wie Die der Partei Regierung Georgischer ist. Traum. Ist an der Regierung auch noch. Die Und Partei sowas haben wir auch in Grüner der Regierung. Traum. Vielleicht könnte Die man heißen, die, genau. Wir haben würde das man die auch, die heißt einfacher nur wählen anders. können. Ampeltraum. Ampeltraum, das hört sich wie eine schlechte Teesorte an, die es nur im Winter gibt. Da wacht man immer total schweißgebadet auf nach 4 Jahren. Der Tagesschau Zukunftspodcast. Uff, mal angenommen. Und nein, nicht so viel Spekulation immer. Ja, genau. Die Herrschaften haben einen Blick in die Zukunft gewagt und haben sich gefragt, was wäre, wenn es keine Gewalt mehr gegen Frauen gibt? Na, ist ja so ein. Kann man ja mal machen, ne? Wäre die Gewalt noch nicht aus der Welt, Und sagen die wir wissen mal. das natürlich auch. Haben Und die die mal haben die da so Bilder vom Black Friday in Amerika gesehen? Wenn die ein. Frauen sich um das letzte Paar Schuhe streiten oder irgendwas? Haben die das mal gesehen? Meinen die Nee, das aber auch oder meinen die nur... wir haben so ein Buch gelesen von einem, der ja errechnet hat, wie teuer das doch ist mit den Männern. Und deswegen sind sie ja zum Schluss gekommen, dass das für die Wirtschaft ein Riesenfaktor wäre. Weil die Frauen würden dann alle auf der Arbeit nicht mehr fehlen und könnten viel produktiver. Also es wäre für alle gut, wenn es keine Gewalt mehr gegen Frauen gäbe. Da Ja, das habt ihr wäre es. so Aber Maß diese der Welt, dreckigen oder? Männer, die sehen das wieder alle nicht ein und denken sich, dass die Welt besser ist mit Gewalt gegen Frauen oder was auch immer da diese in deren schrägen Gehirn irgendwie vorgeht, was da irgendwie so, wie das irgendwie ist. Also es ist absolut zum Kotzen, dieser Beitrag. Also es war wieder nur so, wir müssen den Scheißdreck, den wir hier gerade sowieso uns alle 2 Tage irgendwie aufs Brot schmieren, mal wieder aufs Brot schmieren. Wie gesagt, also mit diesem Heini da mit seinem dämlichen, was kosten die Männer? Buch, ne, das musst du da direkt wieder mit reinbringen. Und an der einen Stelle meinen sie dann auch irgendwie so, ja, man könnte die ganzen Frauenhäuser schließen und so. Wo ich mir dann dachte, Leute, ja, als ob ihr eure Macht da aufgeben würdet. Als ob ihr aufhören würdet, ihr euren Kulturkampf zu betreiben. Als ob ihr das hinnehmen würdet. Als wenn die da alle wegen Gewalt wären. So, das hatte ich auch schon für ein Gerücht. Was ist mit Frauenboxen? Gibt's das dann nicht mehr? Nein, wenn, es geht ja nur darum, dass Männer das nicht dürfen, sozusagen. Und wenn du dann da hier beim Schlussverkauf stehst und mit den Frauen da reinrennst und es geht darum, jetzt wer welches Teil kriegt und die Frau grabst steht das aus der Hand, dann darfst du dich eben nicht wehren, sonst ist das Gewalt gegen Frauen. Und das geht dann eben nicht. Das wird dann, ist dann weg. Praktisch das vom Feld aus. So ein Stuss, ne? 29 Minuten, oh Gott. So viel Ja, ich habe so Zeit? doppelte Ich. Ah, Geschwindigkeit gehört, aber mir ist trotzdem schwindelig geworden beim Anhören und Erbrechen konnte ich gerade noch so eben unterdrücken, aber es Was ist ja glauben die damit wieder bezwecken zu können, wenn sie solche Blasengespräche da führen? Welche? Gewalt beenden. Ja, und guck Das mal, wenn hilft der Rest alles auch besser. Grenzen schließen, was Ja. dann? Was Gesellschaft passiert mit unserem verändern. Wohlstand? Stell dir vor, der Ja. Osten macht weiterhin, was er Ja, möchte. um Gottes Willen. Wohnen für alle bezahlbar, was dann? Ja, wäre cool, wenn wir halt nicht jeden Tag noch 1000 Wohnungssuchende Ja. dazubekommen würden. Ja, du kannst davon Jeden ausgehen, Sommer dass die da aber nicht 45 Grad. Jeden Sommer 45 Grad. Wie Was dann? letzten Sommer, wo es ständig 45 Grad war. Flugtaxis sind Alltag. Deutschland hackt zurück. Okay. Deutschland hackt zurück. Da würde ich Mario Vogt auf jeden Fall in die Expertengruppe holen. Ja, wegen Gehacktes kennt er sich aus. Alle fahren Fahrrad, was dann? Gott, das wäre ganz schön grausam, Stehen ey. wir dann ständig genervt im Radstau? Ja, das sind die Fragen, die sich die Leute stellen, ne? Ganz Nicht relevant. irgendwie, wie kriege ich das Essen für Konjunktur. meine Kinder nach Hause? Was ist, wenn es schneit, regnet, Ja. Eis, irgendwas? Wie Wie kommt der komme ich dann Flüchtige zu aus meiner A Arbeit, wo nach ich eine Dreiviertelstunde hinradeln muss? Ja? Weil B? irgendwer halt die Verbrenner abschaffen will. Niemand macht mehr Politik, was dann? Ja, den Zustand haben wir doch im Endeffekt schon. Ob da Das niemand Problem ist sitzt oder die Leute, die momentan die Parteien vertreten, ich sehe keinen niemand wäre großen besser. Unterschied. Wenn Doch, keiner da niemand wäre nicht viel, viel mitmacht, besser. dann wäre wenigstens Ruhe, ne? Dann, so wie in der Winterpause oder so. Das ist immer eine recht gute Erholungsphase. Grüße an die marktliberale Partei. Keine Steuern mehr, was dann? Keine Kinder mehr, was dann? Dann haben wir bald hier Allahu Akbar jeden Tag, wenn Ja, ihr die keine Frage Kinder mit mehr den, kriegt. Steuern war, wer macht dann Kinderbetreuung? Ja, also ich meine, das ist ja jetzt, lohnt sich das da eigentlich auch nur, wenn die Leute das selber organisieren. Also Bessere Schulen, was dann? Ja, dann ist besser, ne? in Also. irgendwelchen, ja, wie heißt es, Eltern Zusammenschlüssen, da, ich habe Namen vergessen. Initiativen. Initiativen, ja. Dann wird das super. Extremisten regieren, was dann? Ja, wir haben eine Ah, linksradikale Partei an der dann wird es Regierung. Da schwierig. fragt ihr euch nicht, was Sache ist. Keine Bauern mehr, was dann? Ich Gott, oh frage heute Gott. mal. Kinderrechte im Grundgesetz, oh Gott. Kirchen leer, was dann? CO2 aus der Luft saugen. Hilfe. Zander Ja, aber Süd-Amerika. das sind keine komplett weltfremden Utopisten, ne, die aber irgendwas mit Sprachwissenschaft studiert haben und jetzt ÖRR-Geld kriegen und uns hier irgendwie die Welt erklären. Nee, kein bisschen. Alle Geflüchteten arbeiten, was dann? Oh Gott. Ja, bei dem Thema Gewalt gegen Frauen wird natürlich auch mit keiner Silbe irgendwie erwähnt, dass das ja auch jetzt nicht mehr so unbedingt das Phänomen ist, was hier in unseren Gefilden den großen Unterschied macht. Der El Libertador schlägt vor, kein öffentlicher Rundfunk mehr. Was dann? Ja, das würden sie dir schon beantworten. Anarchie und Demokratie in Gefahr. Oder Gegenteil von Anarchie wahrscheinlich. Reichtum nicht mehr erben, was dann? Wiederholung. Dann Reichtum ins Ausland schaffen. Wiederholung, Reichtum nicht mehr erben. Bonusfolge. Wiederholung, Klimawandel. Oh Gott, die macht das nur ja noch schon nachhaltig seit... reisen, dann kann ich meine nächste Japan-Reise mit dem Segelschiff machen. Ich freue mich schon. Ja, wahrscheinlich. Kriege ich dann auch die 80 Tage Urlaub dazu, die ich dafür brauche. Atombomben für Deutschland, was dann? Leben im Metavers, was dann? Trump wieder US-Präsident, was dann? Wir retten oh den Gott. Wald, was das dann? Stimmt auch Wetter machen, großartig, furchtbar was gewesen dann? sein. Und dann Also kommt sich die da zu große Recht Lehre. fantasieren, das war wahrscheinlich auch, ich wette das mit Annika Brockschmidt. Ich werde mir das hier kurz mal aufrufen. Ich werde, das ist mit Annika Brockschmidt irgendwo. Welches? Dass sie die Gute gefragt Trubel. haben, was dann passiert, und die denen irgendwie erzählt hat, ja, dann kommt hier dieses Ich sehe es hier Projekt. leider, also in Ist eine links dazu Beschreibung. steht Steht nicht hier was? wirklich was. Aber ich kann mir gut vorstellen, die ist ja die Resident American Expert da. Ist auch von der Tagesschau, das ist ähnlich. Gott, es geht sogar noch viel weiter. Es hat dann nur einfach aufgehört. Die machen das schon seit Jahren. Gerade die richtige Seite auf. Ich sehe bei 2020, da haben die es auch schon gemacht. Du Scheiße. Es kommt und kommt und kommt einfach. Es hört immer noch nicht auf. Weltraumaffen Mainstream. Was Wie dann? Aber bezahlt, oder? 8.1.2020, da haben die damit angefangen. Boah. Noch nicht so lange wie wir. Erste Folge war Pflichtdienst für alle. Was dann? Und guck mal, die schaffen immerhin alle 2 Wochen eine Folge von 28 Minuten. Das heißt, wir haben ein paar Minuten Vorsprung. Nur noch Elektroautos war die zweite Folge in der 30-Stunden-Woche. Aber das ist überhaupt nicht nur in eine Richtung. Ne? Also kein bisschen. Cannabis legalisieren. NGOs werden alle Zuschüsse gestrichen. Was dann? Bargeld abschaffen. Was Menschen Sicherheit feiern stoppen. Spontan auf der Straße. Es werden Süßigkeiten verteilen. Das Deutschland Und dann Lied lauter wird Corona-Kram. Wie Corona unsere Mobilität verändern könnte, wie Corona unsere Arbeitswelt verändern könnte. Ja. Ja, wenn das irgendwelche vernünftigen, realistischen Zukunftsszenarien entwerfen würden, die man irgendwie, ja, also die ein bisschen positiv wären oder so. So wie Perry Rhoden. Das ist ja nur, ja, weiß ich ja, das nicht. Das ist doch für die, ist das doch positiv. Die halten das doch für positiv. Und zwischen dem ganzen Corona-Kram gab es eine Folge Sterbehilfe erlauben. Oh Gott. Jo, das passt. Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Ja, wir müssen alles in Kauf nehmen, damit Leben gerettet werden, vollkommen egal. Das ist unser höchstes Ziel. Leben retten, Leben retten, Leben retten, alles andere ist egal. Oh, wir unterbrechen unser Leben retten, alles andere ist egal für eine Folge. Sterbehilfe erlauben. Wie wär's? Oh Mann, ey. Und danach die Doku, ihr Kind ist doch in dem Zeitraum noch kein Mensch. Ist doch ein Zellhaufen. Ach, ich sehe gerade, ja, wahrscheinlich. Ist ja preisgekrönt, der Podcast, mit dem Gewinner des Prix Europa 2020. 2020 schon, da war nicht gerade frisch auf dem Markt erst. Alter, da haben wir doch ein bisschen Abstand, oder? Vor allem müssten wir doch eigentlich immer den Prix Europa gewinnen in der Kategorie Digital Audio Project. Da musst du dann bestimmt auch bei dem Formular mit einreichen, was du für Audioprodukte benutzt und so, für Technik. Und wenn du dann nicht ein bestimmtes Level erreichst, dann kommst du gar nicht in die Auswahl. Ja, das ist doch Diskriminierung. Da müssen schon ein paar rote Diskriminierungen. Da muss es doch eine Quote für Leute geben, die nicht so gute Technik haben. Ja. So machen die das doch sonst auch immer. Glaube ich nicht. Nee. Major companies abandon an LGBTQ plus rights report card after facing anti-diversity backlash. Und hier haben wir auch schon ein Symbolbild für eine der Firmen, die das in der Vergangenheit getan haben, nämlich Harley-Davidson. Die haben ja auch groß das DEI-Fass aufgemacht und sind dann vor einiger Zeit öffentlichkeitswirksam zurückgerudert und haben gesagt, nee, wir wollen doch lieber wieder Motorräder machen, weil sie gemerkt haben. Ja, so lange ist es ja noch nicht her, vielleicht einen Monat oder so. Die haben ja dann gemerkt, dass ihre Kunden eben nicht bunthaarige Studienabgänger sind. Die kaufen sich oft keine Motorräder für zigtausend Dollar. Hätte man vorher drauf kommen können, oder? Also ein Blick darauf, wer diese Motorräder fährt, hätte eigentlich gereicht, ja. Aber nun. Hunter Thompson, der beste Freund von Helge Lind. Hunter S. Thompson? Ja. Okay. Der war auch mit den Hells Angels unterwegs, hat auch gerne Harley gefahren. Also die Human Rights Campaign hat so eine Report Card, die heißt der Corporate Equality Index. Und darauf kann man ankreuzen, wie viele Minderheiten irgendwelcher Sorten, gay, lesbian, bisexual, transgender, queer Employees und so weiter und so fort, man hat und wie wenig man die diskriminiert. Und dann kriegt man Punkte. Und 13 Firmen hatten im Jahr 2002 einen perfekten Score und im letzten Jahr waren das 545 Firmen, die diesen perfekten Score erreicht haben, obwohl sich die nötigen Punkte, die man erfüllen muss, noch vermehrt haben. Und jetzt gibt es halt immer öfter Firmen, die sagen, nee, wir machen das nicht mehr. Wir haben hier Ford, wir haben Harley-Davidson, Toyota hat diese Woche verkündet, sich komplett aus diesen DEI-Sachen zurückzuziehen und hier diese Scorecard nicht mehr auszufüllen. Die Human Rights-Dingens, Heinis, die die Scorecard machen, haben gesagt, wir lassen euch aber trotzdem auf der Liste, das habt ihr jetzt davon, und dann schreiben wir dahin, dass ihr gar keine Punkte kriegt oder nicht eingereicht oder was auch immer. Also man möchte weiter Druck auf die Firmen ausüben. Genau. Tja, ob die dann vielleicht auch zu widersprüchliche Vorstellungen hatten, was sie geändert haben möchten und so weiter, oder zu viel geändert oder so, ich kann es mir gut vorstellen. Weil von wegen kriegen ja nie genug, ne? Und dann machst du was, du kommst denen entgegen, redest mit denen, ziehst sie ein und lässt sie mitreden. Ja, und dann kriegen sie nie genug und wollen das noch ändern. Das ist auch noch nicht, müssen wir nochmal überlegen, wie das dann so, ne? Das ist bestimmt eine gute Zeitverschwendung mit diesen Leuten. Und die einen Vertreter von dieser Gruppe, die heißt Equality Under the Law Project, der sagt halt, wir glauben nicht, dass Leute halt in Gruppen eingeteilt werden sollten und dass dann frühere Ungerechtigkeiten dadurch aufgearbeitet werden, dass man heute anderen Gruppen irgendwelche Vorteile gibt, während man die Tätergruppen sozusagen benachteiligt. So. Also auch das, was die Weltraumaffen sagen würden, das funktioniert genau. Halt nicht. Das würde nur mehr Unfrieden erzeugen. Ja. Genau. Also die Experten, hier sind keine Anführungsstriche, aber ich lese die mit, sagen, dass dieser Index geholfen hat, die Arbeitsplätze viel, viel freundlicher für LGBTQ-Plus-Leute zu machen. Und man hat auch ganz viele Gruppen gegründet, die dann, ne, die lesbische Gruppe, die schwule Gruppe, die Trans-Gruppe irgendwie innerhalb der Firma, arbeitnehmergeführte Diversitäts- und Inklusionsgruppen für Menschen mit gemeinsamen Hintergründen oder Identitäten und all diese Sachen. Nur halt all diese Sachen haben in der Businesswelt einen Scheißdreck zu suchen. Ich sag's ungern, aber es geht eigentlich darum, dass ihr arbeitet, dass ihr Wert schafft, dass ihr für die Firma oder euch selber oder wie auch immer Wert erschafft. Und das tut ihr nicht, wenn ihr euch mit anderen Leuten, die eure Sexualität teilen, irgendwie 2 Stunden trefft. Da schafft ihr keine Werte für die Firma. Das ist einfach, ja, Erinnert mich halt an diese Videos, mein Tag bei Twitter. Halt morgens hole ich mir ein Latte und dann abends Mittag habe ich die Lesbengruppe und danach treffe ich mich zum irgendwie Black Twitter Kaffeekränzchen und danach gehe ich zu den Unterdrückten irgendwie bei Twitter und dann ist auch schon wieder Zeit fürs von der Firma bezahlte Abendessen und dann gehe ich nach Hause. Ja, das ist aber so schafft man keine Werte und das sehen wir an. Wir sehen nachher nochmal im unausweichlichen Teil mit Videospielen und journalistischer Ethik und all dem Kram, sehen wir nachher nochmal ein Beispiel, wie viele von diesen Gruppen ein einziger Konzern haben kann. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Geld, Zeit und auch einfach also was dann fehlt an Arbeitskraft am Ende, um ein Produkt so zu machen, wie das eigentlich sein sollte. Weil irgendwer muss diese Scheiße bezahlen und das sind am Ende wieder wir. Ja? Wir bezahlen im Endeffekt das Produkt teurer, damit die ihre Kaffeekränzchen halten können und sich überlegen, was sie wo bei wem reinstecken wollen, vielleicht heute Abend. Verstehe ich nicht, warum wir das bezahlen müssen. Wir haben auch den Hundezüchtern nie oder den Hundebesitzern in der Belegschaft nie irgendwie 2 Stunden Zeit gegeben, sich über ihre Hunde auszutauschen und die vielleicht mitzubringen, damit die miteinander spielen können in den 2 Stunden, weil wir wissen, das bringt unserer Company nichts. Warum machen wir das hier? Und es ist eine gute Entwicklung, dass die ersten Firmen halt sagen, nö, da machen wir nichts mehr mit. Und hier, die sagen es halt auch, ne? Also eine Umfrage von Gallup hat gezeigt, dass halt immer weniger Kunden bereit sind, diesen Scheiß mitzunehmen. Ja. Sie werden am Ende LGB-Talent und LGB-Konsumenten verlieren. Und die Eltern von Transkindern. Die eine wachsende Gruppe in den Vereinigten Staaten sind. Und da, die werden sich daran erinnern, dass diese Companies halt mit den Bullies auf einer Seite gestanden haben. Ja, aber wie viele sind das? Im Endeffekt, wenn du Bud Light bist und willst Bier verkaufen, was kannst du dir eher leisten? Den gesamten mittleren Westen vor den Kopf stoßen? Oder the LGB Talent, the LGB Consumers and the Parents of Trans Kids? Also, und LGBT Consumers heißt ja auch nicht, dass jeder, der schwul, lesbisch oder bisexuell oder trans ist, aufhört, dein Bier zu trinken, sondern das heißt, die Schreihälse hören auf, dein Bier zu trinken und schreien andere Leute an, dass sie dein Bier nicht trinken sollen. Wie viele Leute sind das wirklich? Guck mal nach der Videospielindustrie, die verreckt gerade praktisch, die erstickt daran. Ja. Und ich sehe es mit wachsender Freude, das Ersticken, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder einzelne Flop geht runter wie Öl. Ja, es sind ja auch nur so, ich will nicht sagen Parasiten, aber so Mitesser-mäßig, ja, die wenig dazu tun, da zum Erfolg beitun, aber eben auch ihr Salär haben müssen, ne? Ja, die müssen alle bezahlt werden, alles andere wäre ungerecht. Ubisoft-Aktie ist jetzt, glaube ich, unter $5. Ach du Cool. Scheiße. Kaufe ich trotzdem nicht. Würde ich auch nicht. Gibt es Nee, wahrscheinlich nicht ne? mehr Ja, lange. Tencent will die rauskaufen, da wirst du nichts für kriegen. Vor ein paar Jahren war das Ding noch über $100. Geil. So. Ja, 5 ist auch zu wenig im Endeffekt allein für die IPs, Naja. ne, die da dahinter stehen. Ich meine, dieser Tom Clancy-Geschichte, Assassin's Creed und so, also das sind schon einige Sachen. Aber ja, die werden filetiert wie Anno, wer war das damals? War das Take-Two? Nee, THQ, genau. Ja. Aber kommen wir was zu was anderem. Die Taz, ne? Dating-Müdigkeit in der Generation 50 plus. Da habe ich mich natürlich angesprochen Jawohl. gefühlt. Ich bin Ein auch 50 plus. bisschen Girl sober. Aber es geht wieder nicht um mich. Es geht um Frau ab 50 und gerne solo. Boy sober heißt der Trend. Frauen bleiben alleine, statt Männer zu daten. Ist interessant, bei uns sagt ihr dann, das wären Incels und die sind böse oder Volcels oder was auch immer, aber Ja, euch war das doch Vollidiot. immer verdächtig, wenn Männer ihre eigene Suppe gemacht haben. Men go their own way und so. Komisch. Das hört sich ein bisschen ja, women go their own way an. Aber gut, kein Wunder, findet unsere Autorin und preist das Single-Leben. Mit dem unschönen Begriff Boyshower beschrieb man bislang die Männerabstinenz als Ausweg aus der Dating-Müdigkeit der weiblichen heterosexuellen Millennials und der Generation Z. Der Guardian fasst die Regel des Boyshower so zusammen: No Dating Apps, No Dates, No Access, No Hookups. Also, ja. Diese Unlust, sich auf Beziehungen einzulassen, habe nun laut Meinungsforschern auch die Frau ab 50 erfasst. Oh Gott. Ja, und jetzt ist es natürlich was, worüber man reden muss. Ne? Vorher war es egal. Ja. Jetzt ist es jetzt, oh nein. Ist das nicht eher auch irgendwie Frauen normal betroffen? Dann ist es natürlich wichtig. Nun kann es aber auch durchaus die ein oder andere 50-Plus-Jährige geben, die sich eine Beziehung wünscht oder auf der Suche nach einem netten Partner ist. Schwierig. Ich muss kurz abschweifen, diese Kolumne soll lieblich Vogue sein und keine Pauschalurteile fänden. Trotzdem muss ich es niederschreiben. Triggerwarnung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was jetzt kommt, könnte den typischen Taz-Leser männlich, 60-Plus verunsichern. Fühlen Sie sich angesprochen und verletzt, bedenken Sie, es gibt auch immer Ausnahmen. Not all men oder was? Und jeder kann auch im Alter noch an sich arbeiten. Ja, ist schon mal klar, wo die Schuld liegt, ne? Dass die Frauen ab 50 nicht daten wollen. Jeder kann auch im Alter noch an sich arbeiten. Ja. Dass Männer vielleicht gerade in dem Alter auch gar keinen Bock mehr haben, sich für jede Tante, die vorbeikommt, zu verbiegen, weil sie wissen, es ist eh nie genug geschenkt. Also, ältere Frauen bleiben auch Single, weil neue Männer, die es wert gewesen wären, den langen Prozess des Kennenlernens und sich Anfreundens auf sich zu nehmen, selten in ihr Leben treten. Achso, das weiß man ja auch vorher, klar. Männer geraten ja ab ungefähr 50 in ein problematisches Alter, bedingt durch folgende Faktoren. Autoritäre Erziehung, Nachkriegskinder. Sind das Männer autoritärer erzogen worden als Frauen, oder was ist das denn für ein Quatsch? Ich bin 54. Ich bin doch kein Nachkriegskind. Bist du noch ganz dicht? Da waren die Städte schon wieder aufgebaut, als ich ein Kind war, weißt du? Keine Ahnung von angewandtem Feminismus. Ja, oder auch keine Ahnung von angewandtem Feminismus. Keine Ahnung von angewandter Feminismus. Oder bereits lebenssatt, resigniert. Dazu kommt oft eine hormonell bedingte toxische Griesgrämigkeit. Bei gleichzeitig an die Wand, Feminismus. Ungebrochenem Dominanzverhalten. You name it. Eine hormonell bedingte toxische Griesgrämigkeit. Aber ich darf der Alten nicht sagen, dass das wieder mal am Besuch von der Erdbeertante liegt, dass sie so ungehalten ist. Ne? Aber wir Männer haben eine hormonell bedingte toxische Griesgrämigkeit. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich wieder kotzen. Es ist so, ja, die Männer, die Bösen. Und jetzt sage ich die ganze Scheiße, die Männer angeblich immer sagen und komme mir dabei total schlau vor und merke nicht mal, was ich da mache. Grundsätzlich ist es durchaus möglich, auf reizende, eloquente 70- bis 95-jährige Männer zu treffen. Und auch die 15- bis 45-Jährigen geben Anlass zur Hoffnung. Die Generation der 55-plus-Männer ist aber leider verloren. Dann habe ich ja nochmal Glück gehabt mit 54, oder? Ja. Alter Schwede, ey, bin ich noch nicht ganz. Wenn es schon so zum Thema kommt, ich habe neulich zum Kollegen gesagt, willst du denn eine Frau in deinem Alter haben? Mitte 50, willst du sowas überhaupt noch haben? Ich würde da hadern. Natürlich. Ja, Abstand fände ich schon besser. Du Leonardo DiCaprio, du. Natürlich wäre es rein theoretisch möglich, auf einen männlichen Mitmenschen zu treffen, der zwar im schwierigen Männeralter, aber als Mensch so liebenswert und interessant ist, dass die altersbedingten Defizite ausgeglichen werden. Siehst du, Mammon, hast noch eine Chance. Aber grau ist alle Theorie. Und wenn auch die Hoffnung angeblich zuletzt stirbt, wozu lange hoffen, wenn sich die ältere Singlefrau ein schönes Leben sehr gut allein einrichten kann. Und hier möchte ich anfügen mit zwei Katzen und einem kleinen Weinkeller. Ja, mich erinnert das eher so an diese, wie soll man sagen, der Staat als Vaterersatz oder als Gatteersatz oder so. Ob sie das wirklich alleine hinkriegen könnte, wenn wir nicht so ein Sozialsystem hätten, dann, das ist noch eine andere Frage, ne? Da waren ja Frauen früher eher ein bisschen im Hintertreffen und das war ja mit ein Grund, warum sie sich da an die Männer gehalten haben. Dadurch, dass der Staat das gesetzt hat, lebt es sich eben auch ganz gut alleine. Ja. Lieber mit Pflanzen sprechen, als mit einem neuen Partner. Ja. Ja, ich meine, wer sich mit 60 oder so immer noch nicht, wie soll man sagen, mit Verständnis dem Männergeschlecht gegenüber ja, so auf Partnersuche begeben kann, der wird es wohl auch nicht mit Erfolg abschließen. Ne? Auch wenn man muss ja auch nicht. Oder sie. Nee, muss man ja auch nicht. Kann es jetzt auch mal sein. Ja. Und für die jüngeren Mädels unter uns, die nicht schon über 50 sind, oder für die natürlich auch, gibt es Mädelsabende auf Instagram. Eine Produktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter dem Label Funk. Und heute geht es um Kack-Struggle auf der Arbeit. Kennt ihr auch, ne? Ganz kurz drauf geworden, fand es sofort furchtbar, ey. Unmöglich. Der habt ihr auch Kack-Struggle auf der Arbeit? Nee, ich arbeite ja im Homeoffice. Das geht keinem was an, ne? Jo. Ich hab das nicht. Ja, und wir sehen hier eine Dame, die auf dem Klo sitzt. Natürlich ist diese Dame ja, von der Frisur her auf jeden Fall progressiv. Andere Damen hier sind asiatisch oder POC-Damen auf dem Bild. Und es gibt halt die Möglichkeiten, die du hast beim Kack-Struggle auf der Arbeit, nämlich Deo sprühen, ein Bett aus Klopapier. Ist nebenan jemand in der Kabine nebenan, kackt da auch einer. Bis Feierabend einhalten, eben in der Pause nach Hause oder ständig spülen. Ja, das könnte, wenn du diese Symptome hast, könntest du Parkopresis haben, auch als Poop Anxiety bekannt, also Angst vor dem Kacken. Was soll denn ständig spülen bringen jetzt? 18,36 Euro. 18 ja, und warum, ne? Fucking warum? Euro warum? 36. Warum? Für wen? Sozusagen. Aber ja, wir haben noch nicht das Ende erreicht, weil wir haben hier noch eine Quelle, wo ich das nochmal aus Twitter geholt habe, weil ich diese zweite Folge so schön fand. Also, warum leiden mehr Frauen unter Kack-Anxiety? Rollenbilder. Von Frauen wird immer noch mehr Reinheit und Hygiene erwartet. Ja, genau, die dürfen nur Blumenduft pusten. Ja, das kommt am nächsten. Aber, also, ich meine, also, wer erwartet das denn? Okay. Wer sind diese Leute, die das erwarten? Weil ich meine, am Ende, wenn man ein bisschen erwachsen ist, weiß man, dass jeder kacken muss. Also. Ich sag, die anderen Frauen erwarten das. Männer erwarten sowas sowieso. Wird von denen erwartet, ja, wird von denen vielleicht erwartet, weil sie ja so bessere Menschen sind. Ne? Also laut vielen, unter anderem diesen Leuten, ja. Frauen werden oft so sozialisiert, dass wir uns vor Ausscheidungen ekeln. Kacken nur Blümchen und Pupse riechen nach Rosen. Die Frauen, die ich kennengelernt habe, waren nicht so, aber gut. Ich weiß nicht, was ihr für Frauen kennt. Ist auch nicht so ja, gut, sie haben ja schon quasi dahinter geschrieben, dass es ein Klischee halt ist, ein Witz. Also Frauen sind anfälliger für Angststörungen. Was hat das mit dem Kacken zu tun? Ja, das ist sowieso geil, weil das könnt ihr euch eigentlich mal ausschnippeln, liebe Mädelsabende, und es schön immer wieder, wenn ihr uns die Welt erklären wollt, euch das vielleicht vorher nochmal in Erinnerung rufen. Weil vielleicht ist das ja alles gar nicht so, wie ihr meint, sondern das ist einfach nur so, dass ihr anfälliger für Angststörungen seid. Vielleicht da einfach mal drüber nachdenken. Und nein, Ned Aronnax, Reik Anders hat nicht an diesem Beitrag mitgearbeitet. Verdammt nochmal. Und Frauen haben häufiger Darmprobleme, zum Beispiel Reizdarm, als Männer. Weil die nicht richtig essen. Wenn du wie so ein Vogel da zwei Salatblätter vom Teller pickst. Wie sollen da was funktionieren? Und jetzt, deswegen habe ich es eigentlich mitgebracht, wegen dem großartigen Tipp. Ja, der Tipp, der hilft bei Kack-Anxiety, sich vorstellen, dass auch Stars aufs Klo müssen. Kann helfen. Auch eine Taylor Swift kackt. Die Queen beim Kacken vorstellen. 18,36 Euro im Monat, meine Damen und Herren. Aber wir sollten mehr über das Kacken sprechen. Ja, die Kachel, warum wir mehr über das Kacken sprechen sollten, ich bin nicht bei Instagram, die müsst ihr euch selber angucken, was weiß ich. Und was auch noch interessant ist an der Sache, geh bitte nochmal nach oben. Ist das hier unten eigentlich die Quellenangabe für das Taylor Swift kackt, The New York Times 2019? Irgendwo müssen die das ja herhaben. Scheinbar, ja. Ich glaube nicht. Ich muss sagen, ne? Ja, Critical Cat hat das hier gepostet auf Twitter. Ich Wichtige hatte schon den Durchsage Eindruck, von dass es vorn. vielleicht einfach nur eine Provokation sein soll oder so. Hier, Ja, jetzt er pass sagt auf, immer, wir das machen Scheiße, jetzt Interessante, machen wir mal guckt euch bitte Scheiße oder nochmal das so. erste an. Es fängt an mit POV, was ja bedeutet Point of View. Und dann schaut euch mal das Bild an. Ja, gibt es kein Point of View Bild dabei. Oder wie? Das heißt, das Point of View von dem, der reinkommt und die arme Frau da mit runtergelassener Hose auf der Toilette überrascht, oder was? Scheinbar, ja. Sie sieht auch so ein bisschen aus, als hätte gerade jemand die Tür aufgestoßen und irgendwie sie Ja, erschreckt, so wie sie sich ein wahrscheinlich. bisschen festhält und so. Für die Und so wie sie da jetzige sitzt auch. für die Ich will hier nicht zu nahe treten, aber es jetzige könnte sein, dass das einen Unfall gibt, wenn du Point of da View so kackst. von der Funktoilette, ja. Die haben wir auf Klo, das Wollte ich gerade war's. sagen, nee. Sitzt da nicht immer noch Hengami? Ist sie da, wohnt die nicht da? Ja, und Mighty, oder? Die hat auch da gelernt, wie man richtig moderiert. Vielleicht hat MIT das auch wissenschaftlich Wissenschaftskommunikatorin. festgestellt, dass Taylor Swift kackt. Das könnte sein. Vielleicht, ja. Ja. Da gab es Boah, ich bestimmt mal kriege eine Bilder. Studie Ne? zu. So lange kriege ich Bilder von MIT und irgendwann mit dem Vollständige Klo Quellen, zusammen. siehe Caption. Ich werde da nachforschen, wo sie das her haben. Ganz wichtig, Meine ne? Taylor, Das die ist ja macht nicht sowas irgend so ein nicht. Quatsch, ne? Das ist, da gibt es Quellen dafür. Zum Beispiel die New York Times. Hochoffiziell. Anerkannte Qualitätsquelle. Früher bei Spitting Image, beim Original in Großbritannien, war das ja ein Dauergag, dass die Queen halt nicht aufs Klo geht, dass sie eigentlich gar keinen Hintern hat, wie normale Menschen und so, Genau. weil die Queen sowas nicht hat halt. Erinnere mich ein bisschen daran. Ja, die Fernsehmoderatoren, die werden auch ohne Unterkörper geboren, ne? Genau. Und jetzt machen wir eine Alter. Wahnsinnsüberleitung von Taylor zu Taylor. Taylor Lorenz. Ja, Taylor genau, Taylor Lorenz. Lorenz hat ja für die Washington Post gearbeitet und jetzt gibt es hier auf der Washington Post einen Artikel, der sagt, Taylor Lorenz verlässt die Washington Post. Warte mal, die Washington Post, die gehört doch dem Bezos, glaube ich, ne? Von Amazon. Das war doch, glaube ich, die Zeitung, die er gekauft hat, ne? War das die? Ich bin Kann schon sein. ziemlich sicher sogar. Weil ich mal auch über die Washington Post gelesen habe, dass es ein ziemliches Schmierenblatt sein soll. Okay, aber gut, der kann Ja, ja so oder nicht. so war die Taylor Lorenz halt ziemlich übel. Okay. Hat da halt ihren Kulturkampffilm gefahren. Okay. Und das, was sie jetzt zu Fall gebracht hat, in Wahrheit, das steht ja auch nochmal drin, das hat mir aber auch damals berichtet. Und zwar hat sie ja irgendwie so ein Instagram-Posting an ihre Freunde verschickt, wo sie bei einer Pressekonferenz mit Joe Biden war und ihn als War Criminal bezeichnet hat in diesem Instagram-Post, was halt nur an enge Freunde, also das kann man da einstellen bei Instagram, dass das nicht an alle geschickt wird, sondern nur an Leute, wo man gesagt hat, das sind meine engen Freunde. Und irgendwer von denen muss das rausgeleakt haben und das hat ihr dann Probleme gemacht, aber die spinnen das jetzt hier so hin bei der Washington Post, dass sie also jetzt selber geht, um jetzt bei Substack weiterzumachen. Und an anderer Stelle hat sie auch irgendwie wahrscheinlich beim Hollywood Reporter Interview, ja, steht da ja auch, I just want to get out of Legacy Media. Ja, die will einfach nicht mehr da sein bei den normalen Medien. it's just really, really difficult. Es ist so schwierig. Es ist so schwierig, die Art von Reporting zu machen, die ich machen will. Ja, nämlich mit Haltung und ohne Rücksicht auf ethische Standards und so. Ich habe, glaube ich, von ihr gelesen, dass sie gesagt hätte, dass sie gesagt hat, die Leute behaupten nicht, ich würde jetzt zu Substack gehen, aber das wäre Quatsch oder so. Ja, ich glaube, Substack ist auch nicht wirklich ein Arbeitgeber, ne? Jetzt so Washington Post. Naja, da Weiß ich verdienst du ja nicht Geld genau. daran, dass die Leute dir das bezahlen, wenn sie diesen Kram lesen wollen. Und ich freue mich schon auf ihre Okay. Artikel, wo sie dann wahrscheinlich gegen andere Substack-Leute austeilt, sich darüber beschwert, wie rechts die sind und so. Bei Substack haben Gut. die Leute ja auch ganz schön stark auf der No-Platforming-Agenda, weil da ja jede Menge Leute publizieren, die man eigentlich mal irgendwo anders weggecancelt hat. Also zum Beispiel die Very Wise, die sie ja Ja. damals von der New York Times rausgeekelt haben, Ja. ist ja dann zu Substack gegangen und ist da richtig groß rausgekommen. Hier der Matt Taibbi hat da sein eigenes Ding, schon ganze Bücher darauf veröffentlicht, ursprünglich auf Substack. Da sind schon viele gute Leute bei Substack. Aber sie ist ein anderer Typ. Sie ist ein anderer Typ, ja. Okay. Ich Gut, denke vielleicht mal, sie nochmal wird was da schön den Leuten. eingießen, ja. Ja, ich glaube, die wird da schon ordentlich austeilen gegen andere. Oh, wo ich gerade diesen Namen Ta-Nehisi Coates da oben sehe, der war neulich bei Jon Stewart hier bei der Daily Show, das habe ich mir angesehen, das war auch unmöglich. Das war dieser Typ, der ist irgendwie Professor in Harvard und für so Rassenkrempel. Okay. Und außerdem ist er damit bekannt geworden, dass sie dem so ein Superheldenbuch haben schreiben lassen. Ich glaube, das war Captain America. Und weil er so ein toller Rassenexperte ist, hat er dann erstmal Captain America zum Nazi gemacht. Der war dann Krass. Hydra-Anhänger. Jo. Kann ich mich erinnern an diese Geschichte, Unglaublich dass sie das Buch aufgeregt haben. intelligent und schlau und konnte keiner vorhersehen, dass so ein linksgerichteter Spinner die super Idee hat, das Captain America ein Nazi zu machen. Also. Ja, und was er da beim Stuart erzählt hat, sein neues Buch, da geht es um 7. Oktober. Aber natürlich von der Seite, wir sind alle so verletzt. Und er dann irgendwie erzählt so, ja, da habe ich mich mit Juden unterhalten und jetzt kann ich es verstehen und so. Aber was er damit halt gemeint hat, ist, er kann jetzt irgendwie verstehen, dass die halt auch irgendwie eigene Interessen haben oder so. Aber Wie nett natürlich von ihm nicht. und wie großzügig. Warum haben die Juden nicht gleich erstmal Ta-Nehisi Coates gefragt, bevor sie was gemacht haben? Ja, aber alles irgendwie so komisch eingebettet in sein Genozidgesabbel und so. Also. Und hier oben der nächste Epstein. Come with me. Wird einem komisch, wenn man das heute hört. Wer weiß, was der Ja. alles gemacht hat. Ach Und stimmt, irgendwie von dem. die Hilfshotline, die sie eingerichtet haben, oder die Hinweishotline ist überlastet gewesen innerhalb von kürzester Zeit. Okay. Ja, ich meine, in Amerika, wenn du da so einen Fall gewinnst, kriegst du viel Geld, ne? Das lohnt sich, ne? Ja, aber die Das ist so ein Geschichten, die im bisschen. Moment erzählt werden, wenn die stimmen, ich meine, das ist ja ähnliches Zeug, wie es Rammstein vorgeworfen worden ist. Nur, dass hier halt die Menge der Vorwürfe und die Groteske. Und das sind ja auch teilweise halt so Leute wie Justin Bieber oder so, die da mit drin stecken. Also, und das heißt ja auch immer wieder, der Mann hat alles gefilmt, was bei ihm bei den komischen Partys abgegangen ist, Ja, am um Ende zählen Material Beweise und zu dann sollten ja haben. genug da sein. Ne? Wenn die Sachlage so ist, dann sollte das ja kein Problem sein, da genug Fälle zu Ja, finden, die ich bin man. mal Ja. gespannt. Ja. Ich meine, musikalisch war der eh schon lange. PDD, ey. Alleine der Name ist schon schlecht. Aber gut. Diddly, der hatte ja schon so Ja, viele genau. Namen, das kann man eh nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, Prince hat man das Hagelhäuschen. abgenommen, aber ihm hier. Das erste Urteil Ach, zu Scheiße. Catcalling in den Niederlanden, Belästigung von Frauen. Wer macht es denn? Ich erinnere mich da immer dran, dass auch Rudi Carrell damals in den Schlagzeilen weil er angeblich Okay. einer Mitarbeiterin an die Brust gefasst hat und tut tut gemacht hat. Wie witzig, Herr Karel, wie witzig, ey. Der war da, glaube Ja, ich, auch kein Kind von Traurigkeit. auf jeden Fall ist das heute okay. so, dass die Frauen dann Würde ja weglaufen mal und gucken. interessieren, was das ist auf Holländisch, so also bestimmt eine lustige Bezeichnung. Bald Catcalling, wenn man das übersetzen würde. Ahnung. Weiß Ich ich auch nicht. fasse hier nichts an, um den Translator irgendwie zu Ich probiere es benutzen, weil mal. dann fällt hier wieder alles auseinander. Ja, auf jeden Fall hat hier einer wohl auch tatsächlich der Dame an die Hüfte gefasst. Nicht nur ihr irgendwie hinterhergepfiffen und unerwünschte Komplimente gemacht. Und wurde jetzt tatsächlich verurteilt und zwar zu einer Strafe von 280 Euro, wovon allerdings 180 Euro auf Bewährung ausgesetzt sind. Also das Ganze hat ihn jetzt 100 Euro gekostet. Ich sag mal, ja, scheiß drauf, ne? Ist irgendwie ein bisschen, auch ein bisschen armselig, sowas dann zu verknacken. Aber wenn er seine Finger verdammt nicht bei sich behalten kann, dann kriegt er eben drauf, ne, sozusagen Ich quasi. hab's nachgeschaut. Also Cut and Lock, sagt Okay. Translate. Der Tales on Rails hatte Mie zu rufen vorgeschlagen. Nein, Mie Ja. zu rufen. Wie schlecht. Cut and Lock. Gatsch Aber die rufen, Wiese, sagt der French Founder. die Wiese sind in Holland doch Mäuschen, oder nicht? Mäuschenlocken. Das sind Mädchen. Okay. Mäßig. Anzügliches Zischeln, sexuelles Pöbeln, Gesten, die als bedrohlich empfunden werden können. Aber das ist schon hart, ne? Also zivile Ordnungskräfte, die direkt dich festnehmen können, wenn du nach vorne hinterherfährst, ist schon dystopisch so ein bisschen. Ich Wenn meine, solche ich Idee würde schon das auch kann, nicht machen, knapst du weil doch in ich der weiß, Innenstadt dass es vielleicht, oder sonst? unanständig ist und dass es halt Ja. auch bei den meisten Frauen nicht ankommt. Das wollen sie in Aber Deutschland ja auch funktioniert auch nicht haben. genau. wollen sie in Deutschland ja auch haben, schon lange. Ja, weil es steht auch das so, in dem Artikel eigentlich nicht drin? Also, weil es auch so ein übliches Vorgehen ist hier, dass die Leute. Ich habe den Artikel ja nicht gelesen. Normalerweise würde ich jetzt gerade von Tagesschau erwarten, dass sie erstmal direkt sagen, und in Deutschland, da ist es aber immer noch, und wir wissen aber sofort, weil steht nämlich auch in ihrer tollen Istanbul-Konvention drin. Das war ein also, schweres Problem. Hier steht nur, dass das erst seit Juli in den Niederlanden in Kraft ist und dass das der erste Prozess nach diesem neuen Gesetz war. Ja, das steht nämlich in ihrer beschissenen Istanbul-Konvention auch drin. Ja, wir hatten darüber auch neues Sexualstrafrecht und da stand ja auch drin unter anderem die unerhebliche sexuelle Belästigung, die dann auch irgendwie, keine Ahnung, mit allerhöchstens 2 Monaten oder sowas bestraft wird. Also, wenn das dann, unerheblich wird aber bestraft. Ja, genau. Aber nur wenn es erheblich ist. Das war ja der Witz. Also. Ja, wenn du auf einem Konzert oder Stapel, das hast du auch damals so beschrieben, wenn du beim Konzert irgendwie geschubst wirst, fällst, fasst der Frau dann auf eine Brust aus Versehen, ja, dann ist das eine unerhebliche sexuelle Belästigung. Keine Ahnung, 2 Monate. Ja, aber das hat doch gar keinen sexuellen Hintergrund. Wird ja gar kein Richter machen, dich zu verknacken für. Aber ja, solche Fälle waren sein. Das war doch sowieso alles unnötig. Ich falle immer bei den Konzerten so oft. Auch wenn einer hinterherfällt, ist es ja eher unerheblich. Entschuldigen Sie, Entschuldigung, oh, Entschuldigung. Ja. Ja, das ist ja auch, glaube ich, so ein Versuch. Ja, aber ich bin ernsthaft überrascht, dass sie das nicht direkt dazu nutzen, um darauf hinzuweisen, dass wir in Deutschland diese wunderbare Istanbul-Konvention haben und dass das da ja auch drin steht und dass wir das doch auch dringend hier umsetzen müssen und dass es doch so viel Gewalt hier gibt in Deutschland und dass wir wieder hinterherhinken und oh mein Gott, also ich bin ja ernsthaft überrascht. Also was ist los bei euch, Tagesschau? Ey, bisschen faul. Scharfe Alter mit der Augenbinde, ey. Hörst du jetzt auf, das verboten, musst du 100 Euro bezahlen. Justitias ist taub. Der Berliner Senat will sparen, Kürzungen im Kulturhaushalt. Und ich weiß schon, also, wer ganz schreckliche Angst hat davor. Ja. Unsere Resident-Theaterautorin/Kolumnistin bei der Taz, Simone Dede-Aiwi. Der Berliner Senat plant mit Kürzungen im Kulturetat. Nicht nur Theaterhäuser sind bedroht, sondern auch diejenigen, die Kunst als Ausgleich brauchen. Harte Zeiten für Kunstliebende und Theaterfans. Der Berliner Senat hat enorme Kürzungen im Kulturhaushalt angekündigt. Im Raum steht eine Einsparung von etwa 10%. Wer wissen will, was diese Zahl wirtschaftlich und organisatorisch für die Berliner Bühnen bedeutet, kann das in der Nachtkritik nachlesen. Das Theaterportal hat Stimmen der prägenden Berliner Bühnen dazu gesammelt. Deutlich wird, dass die Kürzungen zulasten des Programms gehen. Weniger Aufführungen, weniger Neuproduktionen, weniger Angebot fürs Publikum. Je nachdem, wie die Kürzungen nun konkret aussehen werden, sind die Theater gezwungen, den Spielbetrieb einzuschränken. Manche befürchten, die Arbeit ganz einstellen zu müssen. Kürzungen dieses Ausmaßes bedeuten auch für mich mehr berufliche Unsicherheit, da ist das wichtige Wort. Weniger mögliche Aufträge und geringere Förderungen. Oh, geringere Förderungen. Ja, wenn man schon mit Förderung rechnet, weißt du, mein Lebensunterhalt klappt nur, wenn der Staat irgendwie aus irgendeinem Grund Geld raustut, um das, was ich mache, zu subventionieren, da ist es Zeit, sich was anderes zu suchen. Weil so wie ihr den Staat gerade zugrunde reitet, werden wir nichts mehr subventionieren können, was nicht zwingend ist. Ich bin wie viele von den Kürzungen doppelt betroffen. Als Künstlerin und als Zuschauerin. Oh Gott, ja. Eine Träne rinnt mir in diesem Augenblick. Wenn die Aufführungen nur in der Anzahl geringer werden, ja, und die Stücke, die da aufgeführt werden, gleich bleiben in der Anzahl, dann muss sie auch auf nichts verzichten. Es sei denn, das war schon vorher ausverkauft und ist jetzt erst überfüllt oder sowas, glaube ich, aber nicht unbedingt. Theater ist wichtig für meine Freizeitgestaltung und mein Wohlbefinden. Versteht ihr das nicht? Zahlt gefälligst. Ja, gib mir Geld. Ich verstehe, dass Kunst bei all den Nöten im sozialen und im Gesundheitsbereich eher als Luxus angesehen wird. Doch die Kultur war mir schon oft Retterin in der Not. Wenn mir als Studentin im beschaulichen Hildesheim alles etwas zu eng und vertraut wurde oder wenn mir Inspiration und Antrieb für das Studium fehlten, wusste ich, ich muss nach Berlin. Ja, das ist der Fehler, den ihr alle macht. Ihr glaubt, Berlin ist so ein magisches Schlaraffenland, das nur darauf wartet, dass jeden Tag 100 verkrachte Existenzen ankommen. Die Förderkohle auszuschütten an irgendwelche Leute. Ja. Ich nannte diese Wochenenden Theatertanken. Aus den Spielplänen stellte ich mein ganz persönliches Festival zusammen. Dabei habe ich einen Sport daraus gemacht, möglichst viel Theater in möglichst viel wenig Zeit zu packen. Ja, es ist genau das, was die Kürzung bewirkt. Dass es weniger Theater in kürzerer Zeit ist, aber gleich viel Theater Und in die Museen kürzerer haben sie vor Zeit. Einsamkeit bewahrt. Und Konzerte Ja. helfen ihr, wenn der Alltag zu viel wird. Aber warum sollen wir das Oh, bezahlen, um herauszufinden, Simon? wer ich bin und wer die anderen sind und wie wir zueinander Berlin stehen. lebt sowieso zu großen Teilen davon, dass andere Leute arbeiten. Und dann willst du noch irgendwie, dass dein Bereich aber nicht von Sparmaßnahmen betroffen ist, wie alle Leute von Sparmaßnahmen betroffen sind, weil der Motor stottert. Ihr versteht es alle nicht. Ja, und außerdem, wenn man jemanden überzeugen will, dann kann man nicht dauernd von sich reden. So, da muss man auch bei dem anderen darlegen, was ihm das denn bringen soll. Wenn sie sich hier schön gut fühlt und herausfindet, wer sie ist und wer die anderen sind und wie sie zueinander stehen, ja, dann ist es eine schöne Sache, aber es muss ja nun die Allgemeinheit bezahlen. Trula. Die angekündigten Kürzungen gehen zu Lasten von uns, dem Publikum. Als Zuschauerin werde ich weniger Angebot und weniger Vielfalt haben. Ich werde Produktionen sehen, die unter großem Zeit- und Konkurrenzdruck entstanden sind. Das wird uns einige magische Momente kosten. Einiges an Trost und Freude wird ausbleiben. Dabei Die können wir Freude genau wollen wir davon in zahlen. Krisenzeiten besonders viel gebrauchen. Kunst und Kultur sind für viele vollkommen unterschiedliche Menschen das Life in der Work-Life-Balance. Ja, das Darum. ist nun. Wer Kunst kürzt, kürzt Lebensqualität. Wie wäre es denn, wenn du Kunst machst, die so viele Leute sehen wollen, dass die sich von selber trägt? Das ist voll das neue Konzept, ich weiß. Aber in der Filmbranche arbeiten, zumindest in anderen Ländern, Produktionsfirmen so. Schau mal nach Japan. Simone Dede Aiwi, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir Ja, zum grüß schwarzen Gott. Auge, DSA. Ja, es wurde ja gesagt, dass die, dass diese, wer macht das nicht, diese Respekt-NGO, dass die als Trusted Player jetzt agiert und dementsprechend sich ja dann so einmischen kann, dass sie Sachen löscht eben, Einträge, Posts bei X und so weiter. Das ist aber wohl nicht ganz so der Fall. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Plattformbetreiber das letzte Wort da haben. Also die kriegen wahrscheinlich von den Pflegern eben nur die Flex und müssen das dann selbst umsetzen. Ja, wenn sie es nicht tun, kriegen sie wieder Ärger. Ne? Also ich denke mal, die werden schon einigermaßen mitspielen. Das wird sich schon jetzt so schon in den Händen laufen Ja, einigermaßen. das ist doch bei dem ganzen Kram schon die ganze Ja. Zeit das Problem. Die reden sich ja immer damit raus, so nach dem Motto, ja, sonst können das ja nur die Leute selber machen und so haben sie ja jetzt noch wen anders und die kennen sich ja dann aus und dann müssen sie ja nur Berichte darüber führen und so weiter und Du so musst doch nur die fort. Vorstellung sehen von diesem Respekt vor einer, Aber was du, dann, bevor wenn das sie sich natürlich hinläuft. nicht drum kümmern, um die Hass und Hetze zu löschen, dann gibt es eine Strafe von bis zu 5 Millionen Dollar, tralalala, oder was war es, 5% vom Jahreseinkommen oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall sind damit jetzt Und mit den Pflegern auch Leute da, die darauf aufpassen, ne? Also Das ist ja die. genau das, was die Leute von früh bis spät den Leuten gesagt haben, dass ja diese Dinge dazu führen werden, dass es Overblocking gibt, dass sie dann sagen halt, ja, dann nehmen wir halt im Zweifelsfall halt irgendwie alles weg. Gut, hat sich vielleicht im Nachhinein nicht so sehr bewahrheitet, dass dann irgend so ein Elon Musk sich halt hinstellt und sagt so, ja, okay, wenn ihr uns halt blöd findet da in Brasilien, dann lassen wir es halt bleiben, wobei der jetzt diese Woche auch irgendwie 5 Millionen Euro aufs falsche Konto überwiesen hat oder so, um wieder freigeschaltet zu werden in Brasilien, keine Ahnung. Hatte ich irgendwie am Rande mitbekommen. Ja, also das ist doch jetzt alles wirklich nicht neu. Was halt nur neu ist, ist, dass wir jetzt irgendwie meinen, wir könnten da jetzt wen da jetzt wirklich sagen, so hallo und der DSA, den wollten wir ja alle unbedingt haben. Sogar so weit, dass irgendwelche Leute von der FDP halt meinten, so ja, nee, wir waren ja nur gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, weil wir ja gerne was Europäisches haben wollten. Jetzt haben sie hier ihren tollen DSA und die erste Organisation, die sie jetzt hier irgendwie sich rausgesucht haben. Und dann willst du sagen, ja, wir machen das ja nicht hier, der Staat zensiert ja nicht irgendwie. Wir geben das ja weg an Leute, die sich auskennen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte das auch Trusted eingereicht, weil da doch Flagger. eine Liste war mit den, glaube ich, Organisationen, die da als Trusted Pfleger eingetragen sind bisher. Gut, was hast du dazu gemacht? Egal. Dass wir mal drauf gucken wollen, vielleicht. Ja, hier haben wir ja Ach, da unten sind auch einmal, welche. hier haben wir einmal diese Bekanntgabe von Respekt. Ja. Die Meldestelle Respekt der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg mit Sitz in Seersheim erhielt heute eine Zulassung als Trusted Flagger. Ja. Die Meldestelle. Können Sie gleich in das Gebäude in der Mormantenstraße ziehen? Da ist jetzt viel Platz. Da können Sie anfangen, was aufzubauen. Ne? Ja, zeigen Sie uns die Meldestelle, wo es weh tut. Ich arbeite an einer Puppenserie, die heißt Die Flaggles. Da sitzen ganz viele NGOs unter der Erde und es wird ganz Flängeln lustig mit sich Gesang gegenseitig. und so. Ja, es ist auch überflüssig, es sind auch nur Mitesser, ne? Ja, Irgendwie natürlich. nicht. Flag you. Halt ein Nervensägen. Flag off. Vielleicht hören die da auch ganz viel Black Flag. Wer weiß. Die Ja, da fand ich einfach dieses Bumsnetzagentur Bild hat so hier auch nochmal was wunderschön. gesagt. Ja, dieses Bild war einfach so toll. Ja, das Bild ist super. Und mit dem Statement Oh, daneben, mit der herrlich. Zulassung des ersten Trusted Flaggers setzen wir die europäischen Regelungen in Deutschland konsequent um. Tralalalala. Den Alter, finde wenn ich man so gut. eine Stirn hat, ich bin ja auch davon betroffen, aber dann kämmt man doch nicht noch die Haare irgendwie komisch hoch, damit die Stirn noch länger aussieht. Die Meldestelle war die erste Organisation, die einen Zulassungsantrag eingereicht hatte. Mit anderen Worten, die anderen Idioten kommen auch alle noch an die Reihe. Es ist also ein Auswahlverfahren wurde ja ausgeführt, ne? Also, wie man sehen kann. Ja, und mit der Übernahme dieser Tätigkeit haben sie dann auch, wie soll man sagen, die Berechtigung, Essen vor der Kohle kriegen, oder wie? Und auch schön ist, sie Wahnsinn, ne? konzentrieren ihre Arbeit. FVA? Vor allem. Vor allem, ja. Vor allem auf soziale Netzwerke und Videoplattformen. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Hoffentlich habe ich bald Tja. irgendwo eine Flagge in der Raumstation. Eine Vertraute. Ja, Max Mustermeth, der weiß, wovon die Leute sprechen. Ich habe auch Flagge landen heute im Titelvorschlag gehabt. So kommen die mir auch vor, wie Flagge landen. Ja, und diese Respektmeldestelle, die hatten wir doch neulich auch schon mal mit irgendwas. Hat die dem Wingel geholfen? Auch nicht. Dem hat keiner geholfen. Das hier ist was zu CO2-Preis aus der Frankfurter Rundschau. Ja, das hatte ich mitgebracht. Und zwar hieß es da in der Überschrift, dass die Mieten, ja, die Mieten, die den Eigentümern würden dann die Kosten über den Kopf wachsen. Nämlich, wenn der CO2-Preis dann seine volle Höhe erreicht, etwa 2027, und dann an den Markt übergeben wird und dann als Handelspreis irgendwie, ja, zum Wirken kommt, sozusagen. Und da unten, wenn du nochmal ein bisschen runterscrollst, gibt es eine Liste, wie viel an CO2-Preis das dann pro Quadratmeter oder nee, pro Kilowattstunde, glaube ich, ausmacht. Von der Alter Verteuerung Schwede. her. Ja, so, wenn du bei 45 Euro, da sind wir jetzt, glaube ich, glaub, sind wir schon, ne, oder 40 oder so, macht das eben 1 Cent aus, 1,08 Cent für Gas und 0,14 für Öl. Okay, das ist natürlich günstig, aber Gas bleibt dann teuer und vor allem, wenn das dann eben auf die geschätzten 300 geht, 300 ist so der, oder über 300 ist so der Preis, der, wie soll man sagen, nicht angepeilt, aber der so abgeschätzt wird, dass so der höchste sein könnte ungefähr demnächst, 2028 oder so. Ja, da sind das sonst schon 7 Cent pro Kilowattstunde Gas und 1 Cent immerhin bei Öl. Ja, Öl ist vielleicht dann am ehesten noch stabil, ne? Aber wenn das so kommt, dann können Sie sich Ihren CO2-Preis irgendwo hinschmieren, dann machen die Leute nicht mehr mit, ne? Bei 7 Cent. You will feel cold, but you will be happy. Ja, genau, wie will viel Code. Ja, Ja, Enteignung. und das kam immerhin von der Frankfurter Rundschau, die ja eigentlich eher das Ganze so ein bisschen decken und so. Ja, aber an der Wahrheit kommen sie halt nicht vorbei. Ne? Ja, diese Preisgeschichte, ursprünglich war der Mechanismus vielleicht ja ganz okay, aber wenn er sich so ausartet, ne, wenn das so ausartet und ja auch in anderen Bereichen viele Sachen verteuert sind dadurch. Dann haben wir da ja auch nichts von, außer dass alles teurer wird. Vor allem, wenn sie dann die Kohle nicht wieder ausschütten in irgendeiner Form, sondern per Steuergeld verbratzen halt einfach. Genau. Und weil man an der Realität ja nicht vorbeikommt, hat ja auch der Robert Habeck gesagt, das Lieferkettengesetz sei irgendwie nicht in Ordnung. Da musst du aufhören, oder ich kann ja auch bei mir mal gucken nach dem Artikel. Ich glaube, er hat dann noch einen Spruch gemacht, fand ich auch einigermaßen bemerkenswert, weil es hätte nämlich nicht nur das Lieferkettengesetz, sondern sozusagen gleich diese ganzen Sustainable Goals, also diese wie heißen sie, ESG-Regeln und so weiter, mit abgekanzelt im Prinzip, haben Sie das verstanden? Auf jeden Fall ist ja schon die Aussage schon relativ bemerkenswert, mit dem Lieferkettengesetz haben wir völlig falsch abgebogen. Ja, das denken ja doch ziemlich viele Leute, ne? Und es ist eben ziemlich viel an Bürokratie auch erforderlich, wegen dieser komischen Gesetzgebung. Ja, und wenn man das jetzt dann wirklich abkürzen könnte, das wäre natürlich schon gut, aber ob der Grüne Habeck deswegen nochmal gewählt wird, würde ich für ein bisschen fraglich. Ne? Also sie können jetzt die Realität langsam anerkennen, das fangen damit an sozusagen, habe ich den Eindruck. Aber sie sind einfach zu spät dran, beziehungsweise es wird ihnen auch nicht mehr helfen bei irgendwie beim Vertrauen beim Wähler oder so, würde ich mal sagen. Der Weg sei nicht einzelne Verbesserung, sondern die Kettensäge anzuwerfen, ja, und das ganze so Ding Weg, wegzubolzen, sagte ja Habeck. Das ist ein Aber es ist, erinnert an Milay oder was mit seiner Kettensäge? Ja, das ist ja volle Kanne Milay. Wir das haben uns eingebuddelt so in einer Welt, wo am Ende die Richtigkeit der Berichtspflicht darüber entscheidet, wie wettbewerbsfähig ein Unternehmen ist. Ach ja, was. Genau. Nach 3 Jahren schon kommst du auf jetzt den Trichter. Jetzt merkt er langsam, dass das irgendwie Käse war. Ja, Ricarda ist weg, ne? Jetzt kann er machen und tun. Ja, ohne dass ja halt ihm jemand sagt, ja, aber Robert. Aber das haben ja ziemlich viele Leute ausgearbeitet, die dann. Ja, also. Das war dann von denen alles ganz schön Quatsch sozusagen. Das waren die doch immer, dass das Allerwahrste ist, dass die Leute über alles Berichte abliefern und alles irgendwie prüfen, weil Habeck kämpft um seine Kanzlerschaft, Chris. Das ist jetzt seine Kehrtwende. Jetzt rollt er die Hemdsärmel hoch und. Er merkt ja, dass die Wettbewerbsfähigkeit. Wuschelt sein Wuschelhaar. Ja, aber ich war gerade. Na, das ist halt das Ding, das braucht jetzt nicht so tun, als wäre das nicht genau das gewesen, was die Leute wollten, weil deren Weltbild ist doch so, dass die Leute da alle sitzen und sagen, ich will den Planeten zerstören für 3,50 Euro mehr. Ja. Und dann kommt der gute Grüne und sagt, nein, halt, für hier diesen Bericht, um zu sagen, dass auch alles in Ordnung ist bei dir. Ja, wenn das aber so belastend wird, dass da die Wettbewerbsfähigkeit unter Druck kommt, dann merkt man, dann kostet es Geld, ne? Und er kriegt ja auch den Druck entsprechend momentan ab. Von daher kein Wunder, dass er mal ein bisschen ankommt, finde ich, in der Realität, aber die Art und Weise hier sozusagen. Das ist schon relativ verwunderlich, sich so hinzustellen. Abkaufen tue ich es ihm auch nicht. Als hätte man das jetzt vorher, also wenn man schon vorher, als wenn man das ja die ganze Zeit so gedacht hätte oder so, das ist ja irgendwie Quatsch. Ne? Ich nehme ihn das auch nicht so richtig ab. Wer ist hier der Fürsprecher? Ach, jemand aus Afrika, okay. Oh. In Afrika gibt es nämlich Chancen, das Lieferkettengesetz. So, jetzt muss ich hier mal. Ich hatte nämlich die Videos nach hinten genommen. Genau, das hier ging es um Bürokratie in Deutschland. Ich weiß nicht, Nichts Konkretes, ehrlich gesagt. Wie lange geht das? 5 Minuten. Das ist ein bisschen viel, ne? Aber vielleicht mal eine Mitte. Beispiel Lutz Göhn, immer an Deutschland. Das dicke Aber kommt aber direkt, denn die bürokratischen Lasten seien immer noch wahnsinnig hoch, sagt zum Beispiel. So letzte Drittel vielleicht. Letzte Drittel. Ja, Lutz Beispiel. Ein bisschen weniger. Ein bisschen zurück noch. Ja, das ist mit der Expertin oder was? Er soll mal was fragen hier. Ja, mach doch mal, ist okay. Von da an. Oh je. Nicht die Expertin. Da, wo er was fragt. Nicht die Expertin. Das ist doch nur Bildmaterial. Ja. Allein zum Beispiel so einen Pass online beantragen zu können, geht aber noch nicht. Nur woran liegt das denn? Wir sehen ja, dass der Staatsapparat immer weiter anschwillt, gerade in Berlin. Warum sehen die Experten nicht ein, dass man die Bürokratie abbauen muss, anstatt sich immer neue Hürden aufzubauen? Leute hören das ja auch so. Ich denke, wir müssten viel ganzheitlicher denken und auch so denken, dass wir den Menschen und den Unternehmen mehr zutrauen, dass sie in Eigenverantwortung auch Probleme lösen könnten. Auch das Prozessdenken fehlt bei jedem neuen Gesetz. Gesetzesentwurf bräuchten wir ein Datenflussdiagramm, wo man übersichtlich sieht, welche Daten und Prozesse ineinander laufen, aber auch welche Verantwortlichkeiten. Und wir müssten uns dringend auch das Ziel vornehmen, dass auch gerade Vorgaben aus Brüssel in Deutschland nur 1:1 umgesetzt werden und nicht noch weitere Regelungen in Deutschland beschlossen werden. Beispielsweise muss ich als Unternehmerin jetzt die Nachhaltigkeitsberichterstattung sehr, sehr aufwendig als Mittelständlerin umsetzen. Und hier wäre es einfach extrem geholfen, wenn man sagen würde, dass neben Wirtschaftsprüfern, die nur ganz allein zugelassen sind, diese Berichte zu prüfen, auch noch die DEKRA oder der TÜV zum Beispiel erlaubt werden. Das würde Wettbewerb schaffen und dann auch da wieder die Kosten senken. Und hier springen wir oft übers Ziel einfach hinaus in Deutschland. Ja, aber das ist ja auch... Ja, das war auch so der Punkt, den ich da zeigen wollte, dass die Leute sagt, das machen nur Wirtschaftsprüfer, damit macht man wieder so einen Markt eng und das macht die ganzen Sachen nur teurer. Mhm. Ja, die verteuern an allen Ecken alles Mögliche. Und das ist dann einer von vielen Punkten. Sie hat auch zum Beispiel erzählt, dass sie, wie wird das denn mit den Sozialversicherungskosten, dass sie die erst abführen müssten am 25. oder 28. und aber erst am 3. oder 4. ja konkret wissen, wie es denn war im letzten Monat oder so. Dann wieder zurückrechnen müssen, dann müssen sie das doppelt machen. Das ist wirklich doppelte Arbeit einfach nur. Ja, und ob das so wirklich notwendig ist vom Amt, das möchte ich mal im Zweifel stellen. Ne? Und genauso hier auch, warum macht man den Markt so eng für Wirtschaftsprüfer, wenn das vielleicht auch der TÜV machen könnte, ganz genau. Ne? Und man könnte davon wirklich auch, keine Ahnung, Qualifizierungen anbieten, Leute ausbilden, in Arbeiten bringen und so weiter. Nee, Wirtschaftsprüfer, 1.000 Euro am Tag oder so. Ne? Ja, und da hat sie recht, würde ich sagen, dass das ein bisschen nur das Ziel hinausschießt, finde ich eigentlich auch. Ja, das ist unter Bürokratieabbau, ne? So funktioniert es nicht. Das ist oft auch Besitzstandswahrung einfach, ne? Natürlich möchten die Wirtschaftsprüfer das behalten. Und natürlich beißt die Lobby dann andere Leute weg, die da dran wollen. Ne? Ja, wenn es ein Lobbyerfolg war, okay, aber es, ja, wie gesagt, kann man ja eigentlich auch so hinweggehen. Ja, Deregulierung, Afuera. Was soll das denn? Diese ganze, sagt auch die Christi im Chat, diese ganze Zertifizierung und diese ganzen blöden Leute, die dann noch ihren Hannes drunter setzen müssen, dass sie es gesehen haben und dass es irgendwelchen, es ist alles, das quält unsere europäische Wirtschaft zu Tode. Jedes Entwicklungsland scheißt da drauf und explodiert. Ja, nochmal mit Esser. Und wir haben 30 Millionen Leute, die irgendwie nur dafür da sind, Stempel in Formulare zu machen und Kreuze irgendwo und Zahlen reinzuschreiben, die dann in Archive wandern, wo kein Schwein mehr drauf schaut nach dem Jahr. Ja, das ist mit den Zertifikaten ja auch. Ne? Die kaufen die für teuer Geld, lassen sich zertifizieren, legen das ins Regal und gut. Ne? Hm. Wenn einer fragt, ob wir das sehen kann, ja, das kann man es ja zeigen. Das ist ja wichtig. So, dann haben wir hier noch VW gegen Gold, ein Kaufkraftvergleich. Ja, genau. Klicken wir mal rein, auch so auf zwei Drittel. Da hat er, glaube ich, so ein Bild mit Zahlen. Ja, genau. Und so hat er vorgerechnet, dass ich glaube von 1989, genau. So, ja, noch ein bisschen, genau. Dass da die Kaufkraft des Geldes so stark abgenommen hat, dass man für das Gold, das man damals für einen Golf gebraucht hätte, dass man dafür heute 5 Golf kriegen würde, obwohl die deutlich teurer geworden sind. Ja, der kostete, ja, ach so, genau, der Goldpreis wäre für den 1999 wäre dann in Euro praktisch 78-fach gestiegen und der Golf mit Gold wäre, glaube ich, dann billiger geworden oder so, hat er noch gesagt. Kannst du mal anmachen, ob jetzt an der Stelle ist, okay, kannst du ruhig anmachen. Hier, das ist ja nicht mehr lange, eher nur 2 Minuten lang das Ding. Heute also nur noch 15,63 Unzen. Und was lernen wir nun daraus? Während also der Preis des VW Golfs in Euro gemessen seit 1999 um 62% erhöht wurde, ist der Preis des VW Golfs in Gold gemessen um fast 80% gesunken. Diese Entwicklung unterstreicht eindrucksvoll die langfristige Wertstabilität und die Kaufkraftsicherung von Gold und zeitgleich unterstreicht sie auch die Wertsteigerung des Goldes sowie den Verfall des Euros, der immer schneller in Gold gemessen an Wert verliert. Ja gut, das ist natürlich Werbung. Ne? Aber ja, es ist einerseits Werbung, aber es ist auch natürlich so ein rechten Vergleich. Nein. Was ist denn hier los? Ach, das Autoplay auf dem anonymen Browser hier. Das war ich aber nicht jetzt. Boah, ekelhaft, geh weg. Nee, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja auch nicht so, dass das Gold mehr wert geworden ist, so wie er es da dargestellt hat, sondern halt, es ist einfach nur, dass unsere Fiat-Währungen immer weniger wert werden, weil irgendwelche Leute immer wieder in Relation, ne? Und, Unmengen von Papier drucken. Genau, Gold steht zu den Papieren in Relation, aber auch natürlich zu den Waren. Und das, ja, die Kaufkraft bemisst sich eigentlich eher in Waren. Das ist ja richtig, natürlich nicht in Goldkaufkraft, aber in Warenkaufkraft eben schon. Und da ist das Papiergeld echt scheiße, genau. Also ist so ein bisschen ein kleiner Nachweis auch dafür, dass man in Geld selber nicht unbedingt sparen kann. Ne? Wenn man sparen will, dann muss man was anderes machen, weil das Geld wird einfach immer weniger wert. Ne? Nicht schön, finde ich auch. Weil das ist eigentlich das, ist, womit man sich so, wo sich die Leute eigentlich darauf verlassen würden, dass das irgendwie man auch mit, aber es ist nicht zum Sparen geeignet. Ne? Sieht man es wieder. Naja. In Paris werden jedenfalls jetzt die schweren Autos zur Kasse gebeten. Da haben sie dann so eine Klassifizierung gemacht oder haben Wissen eben von den jeweiligen Fahrzeugenmodellen, wie schwer die so sind. Und dann müssen sich die Leute auch den richtigen Parkschein holen, sonst können sie teuer bezahlen, beziehungsweise sie zahlen jetzt schon teuer, wenn sie mit einem schweren Auto in die Stadt kommen. Nämlich hier, wie es heißt, für 6 Stunden schon 225 Euro. Ja, und was sie damit machen hauptsächlich ist, und das steht dann auch in dem Artikel, gelistet, wie gesagt, mit den Modelltypen, sie machen die Innenstadt für Elektroautos unerreichbar sozusagen. Ne? Also die sind ja alle so schwer und die Hybridmodelle. 1,6 Tonnen Elektroautos ab 2 Tonnen Gewicht. Ja, konkret gibt es also Modelle wie den Tiguan, den Panamera, Mazda CX-6, 5er und 7er Reihe von BMW, S-Klasse, Mercedes, genau. Ja, und die ganzen, Mercedes EQE, Tesla natürlich auch, Modell Y, nur das eine, glaube ich, Audi Q8, e-tron. Für die wird es jetzt teuer in der Innenstadt. Dabei wollte man ja eigentlich die Dieselautos aus der Innenstadt raushalten, aber was man jetzt gemacht hat, ist eben, dass man die Elektroautos im Prinzip verdrängt durch dieses Gewichtsding. Ja, Einwohner der Hauptstadt, Handwerker und Behinderte sind von der Regelung ausgenommen. Ja, für wie lange, ne? Die schweren Wagen sorgten für eine erhöhte Umweltverschmutzung, beanspruchten viel öffentlichen Raum und gewährten die Verkehrssicherheit, argumentiert die Stadt. Das ist auch so ein Bullshit-Argument, würde ich sagen. Ich meine, ob da jetzt ein Auto steht, das 20 cm länger ist oder nicht, ist scheißegal. Die erhöhte Umweltverschmutzung kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Ja. Gefährden die Verkehrssicherheit, okay. Wenn du mir zeigen kannst, dass die mehr Unfälle verursachen, will ich den einen Punkt irgendwie akzeptieren. Halte ich für unwahrscheinlich, aber gut. Und der Großteil der Pariser Bürger hat dafür gestimmt, ja. Bürger. Da machen sie dann einen Bürgerentscheid, wo es um Neid geht und sie wissen, wie der ausgeht. Hm. Aber es haben nur 6% abgestimmt oder so. Ja, überwachen tun wir das Ganze natürlich auch. Ich meine, wer will denn überhaupt noch nach Paris? Da den Verfall angucken oder was? Ja. Sich irgendwie von... Sich vergiften. Sich vergiften in der Szene oder so. Wie die Olympiaschwimmer. Sich Kätze holen in der Szene. Oder in die Banlieues gehen. Sich. Bei denen ist Catcalling auch schon illegal. Ja, gut möglich. Der Deutschlandfunk vermeldet nochmal kurz, dass die Bundesregierung eine neue Strategie vorgelegt hat wegen Klimawandelgedöns, wie sie damit umgehen möchte und so weiter. Das ist ein kurzer Artikel und ich nehme an, dass es sich da bezieht auf das Urteil vom Verfassungsgericht, dass sie da eben entsprechende Anpassungen vorgenommen haben. Ich nehme auch an, Verstärkungen oder Verschlimmerungen, wie auch immer man das dann sagen will. Weil das haben wir angeblich nicht genug gemacht nach dem Gericht. Und ja, ich bin gespannt, was, wenn ich Details mitbekomme davon, dann bringe ich die mit. Ja, alter Schwede, wir machen einfach nicht genug. Wir machen einfach nicht genug. Es ist einfach nie genug. Wir machen nicht genug, machen wir nicht. Ach, die Geschichte, ja, okay. Ja, genau, da gab es eine Fähre, eine Ökosolarfähre, löst zuverlässige Dieselfähre ab, die für 17.000 Euro verscherbelt wurde. Ah ja, der Artikel. Ah ja, den hatte ich ja nicht aufgerufen. Ich fand das schon die Beschreibung schon nicht schlecht von ihm. Auf jeden Fall ist die Fähre, die Öko-Solar-Fähre, die hat es wohl nicht über den Fluss geschafft oder so. Kann die sie für 3 Millionen Euro angeschafft haben, nachdem sie die alte für 17.000 verkauft haben. Genau. So, dann ging das aber nicht. Da musste man natürlich das Boot wieder herholen. Was wollten die dann haben? 100.000 oder was haben sie gegeben dafür? Ja, hätte man vielleicht auch noch ein anderes Schiff kriegen können für, ich weiß es nicht. Also es ist richtig so, blöder geht's gar nicht, ne? Ja, ich meine, da hat halt einer mal richtig Geld verdient. Ich hätte den ein Tretboot verkauft, wenn sie schlau sind. Sollen sie jetzt strampeln. Hier haben wir die alte Fähre einmal und da oben haben wir die super tolle Solarfähre. Warum machen sie dann nicht wenigstens irgendwie eine dicke Batterie drauf oder so? Gut, eine Batterie. Ja, das Problem ist wohl, dass die es sich nicht steuern lässt. Also die hat nicht genug Power, um hier die Strömung vernünftig zu manövrieren. Ja. 3 Millionen. Millionen plus den 83.000, die man mehr gezahlt hat, um das Ding zurückzukaufen. Ja, der Politiker wird ja Glück, dass das nicht irgendwie Privathaftung gibt oder so, ne? Ja. Gut, dass der Steuerzahler das lohnt. Das könnte schlimmer sein, die könnten da eine Brücke haben, die ihn irgendwann einstürzt. Eine von den zwei Brücken hier bei mir in der Stadt über die Lahn ist in einem schlechteren Zustand als die Carola-Brücke. Lalala. Wir warten halt, ne? Stell dir mal eine Kamera auf. Ich fahre da nicht lang. Also, wenn ich es vermeiden kann, und das kann man eigentlich, würde ich die jetzt nicht mehr nutzen, nachdem ich das weiß. Nur mit einem ganz leichten Kittel Alufahrrad, ne? Und selbst dann weißt du ja nicht, ob hinter dir jemand mit dem SUV drüber fährt aus Paris, weil der nicht da parken konnte. Ist sie nicht vielfältig genug, oder? Was ist das Problem mit der Brücke? Ja, nicht genug BIPOCs an der Konstruktion beteiligt. Ja. Nicht divers nicht genug. Nicht genug Solartechnik drin. Nicht schwul genug. Alle Risse gehen in eine Richtung. Aber dann, ja, wenn das mit der Solarfähre nicht klappt, haben wir immer noch die Oberleitungs-LKWs. Ja, genau. Da unten drunter sind die Solar Roadways und die mit dem genau. Strom in der Oberleitung, ne? Wahrscheinlich. Ne? Ja, das hatten wir ja schon mal, dass hier in Hessen, dass sie da die Strecke abgebaut haben, die sie hier gebaut haben, und jetzt geht es auch in. Achso, wusste ich gar nicht, dass es das auch in woanders gab. In Schleswig-Holstein zu Ende offensichtlich. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt ein Projekt gibt, aber klar, dass man das mal probiert oder so, oder mal durchrechnet, so hätte wahrscheinlich gereicht, das einfach mal durchzurechnen. Also müssen Sie mir gleich mal ausprobieren, bau doch mal auf so und dann machen wir eins. Wir gucken dann, wenn es nicht funktioniert, dann schmeißen wir es halt wieder auf den Müll. Ja, so Oberleitung. Also ich kann mich noch erinnern, in San Francisco fahren die Busse teilweise mit Oberleitung. Ja, in Athen war das auch lange Zeit so. In Wuppertal auch. Nun. Ja. Sonst kommen die, glaube ich, im Winter der Berg nicht rauf. Ich weiß, das ist da vielleicht auch echt nicht die beste Idee in Wuppertal. Da soll man ja eine Zahnradbahn bauen, dann nach Katernberg hoch oder so. Ja, aber ich meine, ja, wir wissen, wie es geht. Ja. Man fährt jetzt mit den Dingern nach Polen, sagt, hey Leute, wisst ihr schon, was der letzte Schrei ist? LKWs mit Oberleitung. Wir haben hier zufällig alles dabei, was ihr für eine experimentelle Anlage braucht. Die in Ogdenville und North Haverbrook waren ganz begeistert. Ich glaube, du unterschätzt die Polen etwas. Oder wenn, ja, man muss mal ein leichtgläubigeres Volk finden. Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber irgendwie müssen wir die ja wieder los. Leichtgläubiger als Deutschland, oh Gott. Nee, das wird schwierig, ich weiß. Kannst du von Mainz nach Wiesbaden verkaufen, den Krempel? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Nur von Wiesbaden nach Mainz, ja. Ja. Das waren Wasserstoffbusse in dem Fall. Weil wir verkaufen es an Russland und sagen, es ist LGBT-feindlich. Oh, das ist eine gute Idee. Marktwirtschaft und Unternehmertum in Schulbüchern. Ja, es gab hier eine Studie von der Friedrich-Naumann-Stiftung, genau. Die haben sich mit Schulbüchern und so weiter befasst und dem, wie vor allem eben Unternehmertum dargestellt wird, also Selbstständigkeit und so. Ist das denn erstrebenswert? Was sind das denn für Leute und so? Ja, und den Büchern nach hat sich da, wie gesagt, nichts verändert an der Darstellung oder der Studie nach. In der Darstellung, dass sie eben alle mehr gierig sind und rücksichtslos und Politiker auch, und überhaupt wird auch beschrieben, dass vor allen Dingen der Staat immer als Problemlöser auftaucht und so weiter in diesen Schulbüchern. Also da selten einen problematischen Faktor darstellt. Meistens sind, wie gesagt, einzelne Politiker oder eben vor allen Dingen die Unternehmer dann auch die Bösen und so. Ja, und irgendwie arbeiten die scheinbar gegen die Menschen. All diesen ganzen Quatsch, ne? Dabei arbeiten die natürlich für die Menschen, sonst würde ihnen ja keiner was abkaufen und so. Ja, es ist halt ein bisschen linkslastig immer noch. Haben sie noch nicht rausgekriegt, auch wenn sie dran arbeiten, heißt es sozusagen. Ja, aber die Bestandsaufnahme war nicht ganz so gut. Kann man sich herunterladen. Ja, habe ich auch ein paar andere ganz interessante Studien und auch so Abhandlungen gefunden. So ein Ding zum Beispiel mit Schreibtipps oder so für Journalisten. Bei der Alfred E. Neumann Stiftung. Ja, genau. Alfriedrich. Alfred E. Neumann. Alfred. Diesen Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Jo. Der Mittelstand zeigt depressive Züge, meint. Ich weiß nicht mehr, wer das von der Welt hier. Nee. DPA steht da. Ja, es gab auf jeden Fall einige Zahlen in dem Artikel, die ich ganz interessant fand, meine ich. Ja. Genau, 18% finde ich schlechter als vorher. Einstellungsbereitschaft auf dem niedrigsten Stand. Also wir sind, es ist richtig, bei dem Mittelstand ist richtig schlechte Stimmung. 21% der Unternehmen. Damit noch mehr als 2023 bauen Personal ab. Grund dafür sind Angaben nach allen die schwache Auftragslage und Fachkräftemangel. Ja, 80% der Mittelständler sind laut Umfrage unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Ja, wir schmeißen Leute raus wegen Fachkräftemangel. Ich glaube, ja, mehr braucht man zu dem Thema Fachkräftemangel, glaube ich, nicht erzählen. Ja, Fachkräftemangel ist eh auch ein bisschen komisch verwischtes Thema, weil Fachkraft, was sie sich unter Fachkraft vorstellen, das ist noch lange nicht das, was die Leute da meinen oder so. Also das ist nicht irgendwie ein Labormitarbeiter oder sowas, das sind irgendwie auch Lkw-Fahrer. Fachkräfte oder eine Verkäuferin oder so, ist auch eine Fachkraft. Eine Putzfrau ist auch eine Fachkraft. So. Ja, aber wo ist der also, Bedarf, wenn wir halt haufenweise Leute freisetzen? Ja, ja, keine Ahnung. Und wenn also, immer mehr Firmen sagen, vielleicht gehe ich ins Ausland, vielleicht höre ich ganz auf. Recaro hat die letzten Sitze gefertigt jetzt irgendwann. Weg sind sie. Okay, ja. Okay. Weg ist die Tradition. Ja, und die Preise haben die Firmen sich auch weniger getraut zu erhöhen als im letzten Jahr. Da haben wir 10% mehr die Preise erhöht und dieses Jahr haben wohl 10% sogar ihre Preise gesenkt. Ungewöhnlich. Und 20% der Firmen haben eine positive Aussicht. Ja, das war es aber auch. Also ganz schön schlechte Stimmung und da kann der Robert auch mit seiner Kettensäge kommen. Wie gesagt, ob das dann hilft. So einfach auch nicht, ne? Ja, KI gewinnt Ideenwettbewerb, heißt es hier. Das kann man aber auch irgendwie zweigeteilt sehen, weil es sind mal wieder zwei Ergebnisse dabei rausgekommen sozusagen, die sich ein bisschen widersprechen oder die sich ein bisschen widersprechen, weil einerseits sind die Geschichten der KI zwar kreativer, heißt es, ja, aber scheitern an der Realisierbarkeit. Also zwar ging es hier um, wie war das nochmal, um Forschungsvorhaben, genau, die sich ausgedacht werden sollten. Was kann man mal erforschen sozusagen? Und ja, da halten sich natürlich Menschen ein bisschen mehr an ihre eigenen Erfahrungen und so weiter. Als so eine KI, die versucht eben aus, die sammelt eben einfach aus verschiedenen Bereichen da ihre Ideen. Und ja, die KI hat aber eben keine Ahnung wirklich vom wahren Leben und kann deswegen die Durchführbarkeit nicht so gut abschätzen. Also, das ist so das Ergebnis. Und das finde ich jetzt auch nicht unbedingt überraschend. Insbesondere wurden die KI-Ergebnisse als spannender als die von Menschen verfassten bewertet. Ja, ja, weil Menschen von vornherein sagen, ne? Ich kann jetzt auf dem Mars keine Gewächshäuser bauen, um irgendwas zu testen. Halt. So ungefähr. Ja. Okay, ja. Also aber wirklich ideenreicher sind sie dann eben auch nicht, ne? Ideen sind auch in der Wirklichkeit. Ist ein bisschen wie die 1000 Affen mit den 1000 Schreibmaschinen. So, ne? Also ja, ich wäre so auf das Ding mit dem sechsten Finger nicht gekommen. Was war das mit dem sechsten Finger? Was nicht mehr. Nee, die ganzen KI-Bilder. Probleme mit den Fingern. Noch teilweise mehr als fünf. Okay. Am besten war dieses Bild, was die Woche rumging, von dem Mädel, was so vor, mit den Armen auf dem Tisch auflehnt, wo halt keine Hände sind und die Arme einfach ineinander übergehen. So, jetzt haben wir hier noch für den Politikteil, haben wir hier noch die Wahlen in Österreich. 23 Minuten 45 von Zapp. Ich weiß nicht, ob wir uns das ja, ganz anschauen. Ja, ich glaube, das ist einfach zu Ingrid, nee, schön, oder? Ah, du wolltest, ich weiß, was du wolltest. Du wolltest hier hin. Mal begrüßen. Ihr wisst jetzt, ich mache euch wieder die Captions an, ihr beiden hört nichts, das Publikum kann... Ja, wir können auch mal ganz kurz über FPÖ reden oder so, weiß ich mal, in Österreich ist ja so eine Situation, wie sie in Thüringen ist oder so, ne, entstanden, dass eigentlich irgendwie die Mehrheitsverhältnisse relativ klar sind, aber die Gewinner nicht einen Handschlag kriegen oder so von irgendjemand. Ja, ja, mit dem Unterschied, dass jetzt aber für die andere Partei jetzt nicht nur so ein Bündnis schnell Weltherrschaft übrig bleibt. Stimmt, ja, die haben ein bisschen bessere Auswahl in Österreich. Die können schon koalieren, auch dann gegen die FPÖ, denke ich mal. Ob sie das machen, ne? Gucken wir mal. Ja, aber. Kickel wollen sie jedenfalls definitiv nicht. Ich finde es halt krass, einfach zu sagen, das interessiert uns alles nicht. Auch selbst wenn ihr bei Bundeswahlen die stärkste Partei werdet, interessiert uns das nicht. Ist schon. Weiß ich nicht. Unsere Demokratie halt. Ne? Unsere. Ja, dadurch, dass der Präsident das alles bestimmt ist, oder bestimmt eben, dass er den Kickel da nicht drankommt sozusagen und der andere das weitermachen soll, den ja gebeten, die Geschäfte weiterzuführen, hieß es. Ja, ist es jetzt der Chef ist jetzt in Österreich der Präsident wieder oder was, ne? Sozusagen. Der bestimmt halt auch die Richtung da praktisch. Finde ich auch nicht in Ordnung, ist nicht demokratisch, ne? Eigentlich. Ist zwar geregelt, aber ist nicht unbedingt demokratisch geregelt. Weiß nicht. Schauen wir mal. Ja. Was die Expertin sagt, ob sie ein surprised Pikachu-Gesicht macht. Ja, geht's um die Mediengeschichte, das war auch eine totale Hetzsendung von Zap. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht hätte ich es auch nicht mitbringen sollen, aber. Ja, was heißt Hetzsendung? Also sie regen sich halt darüber auf, dass die FPÖ nicht mit den regulären Medien quasi spricht, sondern nur mit ihren eigenen, so wie sie sich bei der AfD ja auch darüber aufregen. Ja. Und ich meine, das kann man ja auch kritisieren, aber man ich meine, aber so ein Einseitigkeitsvorwurf, da zeigt eben eine Einseitigkeit auch immer wieder zu euch zurück. Ja, also. Die AfD macht das ja auch, weil sie genau gelernt hat, wie auch die Weltraumaffen, dass wenn man diesen Leuten auch nur ein paar Worte gibt, dass sie die neu sortieren oder Sachen wegschneiden oder Dinge so aussehen lassen, als ob. Oder ja, absichtlich missverstehen. Ich erinnere nur an die Nummer mit dem Vogelschiss. Ja. Ja. Wie weit man die aufgeblasen hat. Auch im Live-Zusammenhang werden die Sachen ja direkt eingeordnet und so. Ne? Da gab es auch diese Ausschnitte jetzt von den Wahlen, wo sie dann den Gauland irgendwas vom Pferd erzählt haben, live in der Sendung. Was da angeblich irgendwie. Journalisten greift die Partei auch im Netz immer wieder an. Social-Media-Expertin Ingrid Brodnik beobachtet die Parteien im Wahlkampf. In den sozialen Medien kommt man an den Blauen nicht vorbei. Fast alle der 100 erfolgreichsten Facebook-Postings von Parteien im August stammen von der FPÖ. Die Partei hetzt hämisch gegen einzelne Journalisten, wie den bekannten ORF-Moderator Armin Wolf. Alter! Ja? Was macht eigentlich der Armin Wolf nach der Wahl? Verzweifelt weinen nach dem Ergebnis, wenn wir Erster sind, hat er sich auch redlich verdient. Wir sagen, ORF, Zwangsabgabe weg und Armin Wolf weg. Das ist Hetze, ne? Hetze der FPÖ oder was, ne? Was denn? Ich meine, ja, was erwartet ihr, wenn ihr als Institution öffentliche österreichische Medien immer wieder gegen diese Partei schießt, unter der Gürtellinie teilweise, ich erinnere an Ibiza, dann, ja. Was erwartet ihr, was die Gegenseite macht? Und ich fand das jetzt völlig harmlos, was er gesagt hat eigentlich. ORF-Zwangsabgabe weg. Ja, das ist halt so ein bisschen Polemik, ne? Das ist ja auch irgendwie normal. Das ist nicht, ja, aber das ist dann schon schwierig für diese Leute, die beurteilenden BR-Journalisten. Aber wir haben eine Expertin, die ordnet das ja bestimmt ein. Hat noch keinen Ton gesagt. Hier werden auch Einzelpersonen vor einer blauen Klientel sehr als Feindbild aufgebaut. Diese Heftigkeit, das... Bernd. Ich meine, Einzelpersonen, Nazischlampe. Der Armin Wolf, der ist doch dein Fernsehmoderator. Das ist natürlich eine Einzelperson, aber es ist jetzt nicht irgendwie speziell jemand raus. Ja gut, aber ich meine, ein Böhmermann oder ein Welke haben halt auch Gegenwind und auch zu Recht. Eben, ne? Das ist nicht irgendwie. Also, ja, die picken sich ja andauernd Einzelpersonen raus. Also Böhmermann zumindest. Welke ja wahrscheinlich eher weniger, aber ja. Böhmermann auf jeden Fall. Bernd. So namentlich Einzelne so hervorgekarrt werden, das ist schon etwas Einzigartiges. Das ist was ganz Einzigartiges. Etwas Einzigartiges. Wir sind bei der linksliberalen Wiener Wochenzeitung Falter. Diese Falter. Politologin und Chefreporterin Nina Horacek beobachtet die FPÖ seit 25 Jahren. Schreibt eine Kolumne über die Partei. Hatten wir ja auch schon. Auch sie hat solche Erfahrungen gemacht. Speziell, wenn man sich die FPÖ auf Facebook ansieht, schießen die Inhalte in einer Tour, in einer Frequenz raus, wie das eigentlich nur ganz große Medien machen. Das ist nicht wahr, oder? Die benutzen diese sozialen Medien auf so eine raffinierte Art und Weise. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Das ist der Medienplan der FPÖ. Alter Schwein. Wacht auf. Schlafschafe, wie auch immer Schlafschafe auf Österreich scheißen. Knallt Nachrichten raus, bis zum geht nicht mehr. Haut da mal raus. Das ist ja ein Medienplan, ne? Voll perfide. Oder nicht Liegeschafe. Das heißt, die haben sich eine Infrastruktur, ein Personal aufgebaut, auch ein Know-how, das eigentlich mehr einem großen Medienapparat entspricht als einer Partei. Und das passt aber auch zu dem, was die FPÖ macht. Wie geil, das entspricht eher einem Medienapparat als einer Partei. Ja, wir halten uns den ganzen Zoo an NGOs und Blogs. Ja. Manche Parteien halten sich sogar ganze Zeitschriften und Zeitungen. Ja. Aber ja, ne? Die also böse SPÖ, nicht, die agiert da ja in der Öffentlichkeit mit Marketing. Ja, oder der SPD Newsroom. Wisst ihr noch, wie sie sich so einen eigenen Newsroom aufgebaut haben und diese eine Dame hier, Moorhaupt oder wie die heißt, vom Spiegel dahin geholt haben? SPD Newsroom oder wie ich sage, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, das gibt es noch zusätzlich. Die haben sich sogar in ihre Parteizentrale geholt. Nämlich sie versucht, etablierte Medien eigentlich zu ersetzen. Was? Indem sie auf TikTok und Facebook unterwegs ist, oder was? Versucht sie. Haben die auch schon eine Nation, eine landesweite Sendelizenz oder? Mit Sicherheit, ja. Ich meine, Servus TV ist ja schon fast so was wie ein FPÖ-Fernsehsender, gell? Der kann auch weg. Muss man wegmachen, diese privaten Investitionen in Medien. Ja, das muss alles staatlich werden. Servus TV ist doch sogar weg. Die haben sie doch irgendwie. In Deutschland, ja. Ja, ja, okay, deswegen. Ja, okay. Finden die auch richtig so, habe ich gehört. Die viele Journalisten von österreichischen öffentlich-rechtlichen. Also, ich fand, wie gesagt, Talk in Hangar 7 war eine der wenigen Sendungen, die ich mir ab und zu mal angeguckt habe aus Fernsehen. Jo, das stimmt. Weil die da halt nicht so eine Schere im Kopf haben wie bei uns. Apropos Schere im Kopf. Ah ja, wunderschön. Eine KI-gesteuerte demokratische Planwirtschaft? Wenn wir einen intakten Planeten an die nächste Generationen übergeben wollen, sollten wir darüber nachdenken. Das ist ein Kollege von mir auch schon vor 20 Jahren mal zu mir gemeint, so wenn Computer mal gut sind, genug sind, ja. Das vielleicht, ne? Ja. Ja, das ist auch bei diesen Leuten halt naheliegend, ne? Also so bei der KI-gesteuerten Zukunft, da haben wir dann auch, gehen wir auch vom sechshändigen Menschen dann wahrscheinlich aus. Vom sechsfingerigen Menschen. Ja, die KI kann auch nicht jeden Interessenskonflikt irgendwie auflösen oder so, ne? Aber wenn wir einen intakten Planeten haben, müssen wir doch den Nicht-Menschen das Zepter überreichen, oder nicht? Damit Skynet dann sagt. Soll denn jetzt der Computer mehr Interesse daran haben, dass der Planet intakt bleibt als wir? Ja, die wird dem da ihre Ideale einprogrammieren und ihre Ideale werden uns doch in eine glorreiche Zeit führen. Das ja, wenn deine Ideale gelten, dann ist das so keine KI mehr. Dass der Computer dann sagt, ja, du hast mir vorgegeben, Menschen verbrauchen CO2, du hast mir gesagt, CO2 muss eingespart werden. Ja. Nee, aber das wird doch noch besser. Du hast mir gesagt, dass weiße Menschen privilegiert sind. Also habe ich denen jetzt mal den Strom abgedreht, weil es war nicht genug für alle da. Oh, und zu essen haben die auch nichts mehr. Ihr habt ja gesagt, die sind eh böse gewesen, ne? Früher und so. Denen geschieht das schon recht, steht hier an der Scheune, in der ich programmiert wurde. Und ich meine, wie kann man so einem Gesicht, so einem offenen, freundlichen Lächeln... Wie es diese Dame uns präsentiert, sieht auch gar nicht aus wie aus Kinder des Grauens oder so. Ja. Möchtest du wirklich mit ihr in die Zukunft so? Oh Gott, diese Verfremdung dazu, die passt richtig ins Bild, jetzt wo du es sagst, ja. Alter Schwede. Und das klingt ja wirklich hervorragend, sagt der Journalist Jan Caron dazu. Team Zukunft. Hashtag Team Zukunft. Ja, von der Taz. Team Zukunft. Die Taz, meine Damen und Herren. Haben wir nicht Marlene vorhin schon genug Gürgen. Gelacht? Marlene Gürgen heißt die gute Frau. Gürgen. Gürgen. Komm her, Gürgen. Wir gehen in die Stadt. Der Computer wird dann auch nach ihr benannt, wenn es alle umbringt. Ist nicht Skynet, sondern ist dann Marlene. Gürgenet. Marlene Gürschmidt. Ne? Es ist Great Gürgen. Deep Gürgen. Genau. Jürgen. Ich habe eine Antwort für euch, aber sie wird euch nicht gefallen. 42 Finger an jeder Hand. Oh Mann. Oh hier, da sind irgendwelche Symbole, die ich eigentlich hier nicht im Bild haben will. Wie mache ich denn das? Oh mein Gott. Ja, so ist es. Nee. Ja genau, CJ Hopkins hatten wir ja damals hier den Artikel von fire.org, beziehungsweise das Video. Die sind ja eigentlich zuständig für Sachen, die sich in Amerika abspielen, mit Redefreiheit an Universitäten. Und die haben ja aber auf den Er schreibt der Drehbücher fürs Theater, ne? Also nicht Drehbücher, sondern hier ist das deutsche Wort dafür. Playwright, sagt man auf Englisch. Stücke, ja. Stückeschreiber. Ja, oder Katten, wie war es vorhin? Nee. Ja. Und also den haben sie ja erstmal freigesprochen, wie er auch nochmal schreibt. Amtsgericht hat ihn freigesprochen und dann das Kammergericht hat das dann nochmal wieder aufgenommen und hat auch direkt Terrorwarnstufe per Gericht irgendwie angeordnet, sodass das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Und da haben sie ihn jetzt für schuldig befunden. Und sein Verbrechen war ja quasi, dass er auf so ein Buchcover in Anlehnung an ein anderes Buchcover, da ging es um Rise of the Third Reich. Und sein hieß dann Rise of the New Normal Reich. Also das neue Normalreich. Und darauf war halt eben auch ein Hakenkreuz abgebildet, aber halt verdeckt mit so einer Corona-Atemschutzmaske. Und das haben sie ihm halt vorgeworfen, das wäre halt hier Staatsdelegitimierung, keine Ahnung. So, ich dachte, der Vergleich wäre nicht zulässig, weil Einzigartigkeit von NS-Zeit oder so. Ja, so ein Gesetz gibt es ja noch nicht. Aber auf jeden Fall diese Ja, Verwendung okay. von den Symbolen, er hatte ja halt wieder die Beispiele, die er damals ja auch gezeigt hat. Das war der Herr Lauterbach, der ja den Herrn Krall. Ja, welchen von Ja. den beiden? Ich verwechsel mal wieder. Also Kral ist von der AfD. Von der AfD, Krall. den. Ja. Den Kral. Genau, mit Hakenkreuzen im Hintergrund. Dann den So. Spiegelcover mit der Deutschlandfahne in Schwarz-Rot-Gold mit dem Hakenkreuz im Hintergrund. Und das Ja, der andere, Spiegel was hat war doch ohne Ende das? Produkte damit vorne drauf. Und Also, so eine Jessica Berlin, weiß ich jetzt, diese im Moment habe ich Hysterie, doch auch hier offen bei mir. Warum gucke ich da nicht nach? Ich bin es nicht gewöhnt. ne? Na, das sind Mädels mit. Auf der einen Seite sind Mädels mit Hakenkreuzflaggen, die den Hitlergruß machen. Auf der anderen Seite siehst du Leute, die mit der sozialistischen, ich glaube, der hier Sowjetfahne Genau. marschieren. Ja, und er sagt halt eben, vielleicht könnte mir das deutsche Justiz erklären. Vielleicht könnten mir das deutsche Justiz erklären. Karl Lauterbach, Berlin Bridge oder der Spiegel. Ja, gerecht ist es nicht, würde ich mal sagen. Ja, und das Aber ist halt, habe ich wie das schon damals schon länger gesagt, gefunden? das ist ein Typ, der nach Deutschland gefahren ist, weil er zu viel Repressionen abgekriegt hat in der George-Bush-Zeit, als es um Ja. Irak- und Afghanistan-Einsätze ging. Da hat er sich nach Deutschland verpieselt und jetzt, ja, würde ich mal sagen, ist eine schlechte Idee. Hätte ich ihm damals, glaube ich, auch sagen können. Ja, ich habe mich schon länger gefragt, welches Medium, welcher Journalist jetzt da berechtigt ist, so ein Ding auf sein Titelbild zu machen und wer nicht. Und das bleibt ungeklärt für mich, ehrlich gesagt. Ja. Und das soll es vielleicht auch sein. Dann kann man die Leute, die man nicht mag, Ja, hauen und das. die man mag, lässt man einfach machen. Das hat durch sein. Kennt man irgendwoher, ne? Aber jetzt vielleicht nochmal kurz, ich habe hier noch so ein Ach so. Amnesty International Ding in die Twitter-Gruppe gepackt. Das hole ich mir gleich. Ja, ich hab's auch schon Wollen wir gesehen. mal weitermachen? Wo habe ich denn meinen Twitter? Das ist wieder die Frage. Oder soll ich es hier in den Hangout nochmal Warte kopieren? mal. Ich Geht das hab's einfacher? irgendwo. Warte. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Also gib mir doch einfach den Da war was. Link. Den Link. Nee, da muss ich erst drauf gehen. Ich habe es Bevor auch du den nochmal in Link den gibst. Hangout gepackt. Ja, hier haben wir Amnesty International, früher mal eine ernstzunehmende NGO, also der UK-Zweig hier, der sich die Sprache der Hamas zu eigen macht und die Ziele der Hamas zu eigen macht. Ceasefire now, stop arming Israel and Israeli apartheid. Ich habe ganz andere Ideen, wenn ich die mir spucke, sehe, ganz ehrlich. Komisch, hat mit Flugzeugen zu tun. Wir haben ja jetzt wieder gesehen, nach dem Angriff des Iran auf Israel, was für Leute wir da an unserer Brust nähern, was für Nattern, die auf der Straße feiern, wenn ja. Raketen fliegen. Und das wollte ich nämlich auch sagen, hatte ich vorhin da wieder vergessen, weil morgen ist ja wieder der 7. Und da wird uns, glaube ich, einiges bevorstehen. Ich werde mir das Treiben in Hannover auf jeden Fall anschauen. Scheiße, ich werde zusehen, dass ich rechtzeitig von der Arbeit wegkomme, weil das lasse ich mir nicht entgehen. Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, was dann hier so bei uns los ist. Mich haben diese Woche, einer hat mich heute als Zionistenhure beschimpft. Und andere Leute haben mich gefragt, auch aus unserem Zuschauerkreis, warum ich Israel verteidige. Das wäre doch kein deutsches Thema und weit weg und das würde uns doch eigentlich gar nichts angehen. Weit weg, ja. Ich sehe dann einen Konflikt zwischen Barbarei und Zivilisation und auf der Zivilisationsseite steht Israel und da stehe halt dann auch ich. Das ist und wenn ich in unsere Großstädte gucke und ich habe es halt in Hannover gesehen, ich habe es in Berlin gesehen, ich habe es in Hamburg gesehen, dieses martialische Auftreten von diesen Leuten. Also weit weg ist es auf jeden Fall nicht und das sind halt so viele Sachen, die wir andauernd haben. Also ist eigentlich ein Kernthema von uns. Dieses ganze postkoloniale Bullshit-Zeug steckt da alles mit drin. Ich meine, da haben sie ja ihren die Schwarzen und die Weißen und dieses ganze Zeug. Die Privilegierten. Ja, ich meine, ich habe hier noch ein fiel mir gerade ein. In Hannover war nämlich gestern hier auch was los. Ich auch noch mal kurz in die Gruppe, ist auch ein kurzes Video. Vielleicht auch noch mal kurz reinschauen. Was ist jetzt hier mit dem Böhmermann-Ding? Nee, das gleich. Machen wir gleich. Das ist in der Gaming-Block. Ich muss nur, es ist alles etwas langsamer, weil es handgemacht ist heute. Eigentlich macht das ja der Chris mit der ganzen Technik. Genau, ich mach das sonst immer mit meinem Penis und ich will halt. Das Penis, das Medienmagazin, habe ich auch schon lange nichts Neues mehr von gesehen. Ich glaube, hier sind keine Untertitel drunter, aber das steht ja oben im Tweet. Ich habe vorhin ein ganz bisschen Ton ich aber gehört. Kann das sein, dass vielleicht doch mal eine Regel runter ist oder so? Erinnert euch an die Schlacht von Kaiba, Juden, ne? Wo die Muslime ordentlich welche niedergemetzelt haben. In Hannover. Genau, das ist da in Hannover, in der Innenstadt, in der Nähe vom Steintor. Und das ist da, diese Statue ist von Schiller-Denkmal. Und lustigerweise ist direkt dahinter Bratwurst Glöckle, wo man sich schön Schweineprodukte kaufen kann. Netter Touch. Ja. Aber wenn Schiller jetzt da runtersteigen würde mit seinen Fäusten aus Bronze und jedem von diesen... Ich wäre dafür, diese Leute alle in ihre Heimat zu schicken, damit sie dort protestieren. Jeden einzelnen von denen, wo immer er auch herkommen mag. Ohne Ansicht der Umstände, weil wer hier sowas ruft, hat hier keinen Platz. Egal, wie bedroht er sich fühlt an so anderen Tagen. So ist auch meine persönliche Meinung. Ist auch meine Meinung. Gibt doch von uns an genug, die dabei stehen. Ja, genau. Und die können wir ausgrenzen. Aber die ganze Masse da, das können wir nicht. Und das können wir auch nicht kontrollieren. Und die haben Kinder und die erziehen Kinder und die beeinflussen Menschen. Nee, nee. Genau. Ich gar zurück zu den unwichtigen Dingen, die auch unsere Kernthemen sind. Genau. Also dieser Beamon, das ist, wusste ich auch nicht, das ist einer von den Rocket Beans. Okay. Und der hat sich erdreistet, festzustellen, dass er GamerGate nicht mitbekommen hat. Und das, was wir in dem Clip hören, ist die Reaktion von dieser gewissen Dame da. Ich weiß nicht, ob wir das abspielen sollen. Die mahnt momentan ganz viele Leute ab, wenn die Zeug von ihr verwenden. Ja, okay, dann sage ich halt nur, was sie meint. Sie meint eigentlich nur so, GamerGate, du hast nichts von GamerGate mitbekommen. Du bist Spiele hier, Spiele sind dein Ding und du hast von GamerGate nichts bekommen. Wie kannst du von GamerGate nichts bekommen haben? Ja, das bedeutet aber, dass du keine Ahnung hast. GamerGate musst du doch mitbekommen haben. Du bist doch Spieleexperte. Ja, und Antifeminismus und Hass und bla bla bla, ne? Genau. Das war ja auch alles noch mit dabei. Ja. Also. Ja, deswegen ist der Typ jetzt böse. Ne? Also dieser Biermann interessiert sich nicht für die Sicherheit von LGBTQ-Peoples und so. Ja. Wie gesagt, also jeder kleine Twitter-User, der momentan irgendwas mit ihr drin abspielt und keine Quellenangabe drin hat, wird sofort irgendwie mit von ihren Fans mit Ärger überzogen, was auch wieder zeigt, ja. Wer hetzt nochmal genau seine Fans auf Einzelpersonen? Ja, das ist ja auch wieder so eine Parallele, ne? Weil bei Gamergate gab es ja auch diesen DMCA-Strike von Zoe. Ganz am Anfang, was viele Leute darauf aufmerksam gemacht hat, auf den ganzen Scheiß. Ja, eigentlich und ich habe mir übrigens diese Woche Versuche mal ein paar Videos angeschaut, die sich auf diese Böhmermann-Nummer bezogen haben. Und das war also wirklich mal wieder... Ja, also die Leute sind so ahnungslos und die schauen auch nicht nach. Und das ganze Gamergate-Ding war immer nur so, hä, okay, ja. Na, und KuchenTV hat irgendwie wieder Google angeschmissen und Google-Ergebnis eingeblendet oder so. Oh. Eine Hassgruppe oder irgendwas. Jo, der Biermann war, wenigstens so ehrlich zu sein, hat keine Ahnung hatte, ne? Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Moment für den Segway zu unserem heutigen Sponsor. Wenn ihr Interesse dran habt, mal wieder von Onkel Marsaffe die ganze Geschichte erzählt zu bekommen. Also, wie hat das angefangen mit Gamergate? Was war da los? Warum und wieso? Und wieso die Medien? Und was hat das mit Wokeness zu tun? All diese Fragen haben mir gestern zwei junge Herren vom Thymos Magazin gestellt. Die haben einen Podcast auf YouTube, Thymos, THYMOS. Und da ist just heute irgendwie vor einer Stunde oder zwei ein anderthalbstündiger Podcast namens 10 Jahre Gamergate und die Folgen gedroppt, wo ich ungefähr 90% Redezeit habe. Und wer es noch nicht weiß oder mich gerne über Gamergate reden hört, Thymos Magazin und 10 Jahre Gamergate und die Folgen heißt die Folge. Tja, das heißt nice und cool. Also, ich meine, ich finde es eigentlich ziemlich schade, dass unsere ganzen Skeptiker und Aufklärer und wie sie nicht alle heißen, die sich ja aktuell so alle tummeln bei YouTube und die ja eigentlich wissen, dass es uns gibt und die ja schon an allen möglichen Punkten Berührungspunkte mit uns hatten. Ja, der Impact hat sich richtig dargestellt. Hat er das? Ja, fand ich jedenfalls, ja. Hab ich nicht. Ist das ein aktuelles Video vom Imp? Er hat da reagiert auf den Böhmermann, ja. Genau, okay. Reagiert schon für Twitch. Ich mal gucken. Ja, auf Twitch dann oder wie? Weil den Ausschnitt nee, bei YouTube habe ich das gesehen. YouTube habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, ich hatte vielleicht dann so einen Kanal oder so, den ich abonniert habe, weiß ich nicht genau. Imp. oder so. Ja, wie gesagt, er hat sich aber auch nicht so intensiv drauf eingelassen. Das Video, was ich gesehen habe, ist da gar nicht drauf eingegangen. Ich habe eins gesehen, wo er ein bisschen drüber geredet hat, aber auch viel über anderes Zeug. Naja. Ja, also jedenfalls, dass da halt niemand mal irgendwie sich das von uns erklären lässt, sondern nur irgendwelche Leute, die halt eher aus dem rechten Spektrum sind, sollte euch vielleicht zu denken geben, ob das so sinnvoll ist. Ich finde das, was die Shuyoka gemacht hat, genauso meldewürdig wie andere Sachen. Ne? Das könnte man genauso... Ja, wir haben da gestern aber auch drüber gesprochen. Ich habe das im Zusammenhang mit Milo Yiannopoulos angesprochen. Und wir haben, also ich zumindest habe, und das wusste auch der Kollege da, habe klar gemacht, dass Gamergate eben keine rechte Kampagne war. Und das zum Beispiel die Brad Glasgow-Umfrage habe ich zitiert, etc. Also da habe ich schon auch gesagt, wir sind nicht, und das habe ich auch nochmal betont, es gab halt diesen Spruch damals, wir sind nicht deine Armee. Und das sind wir auch nicht. Für keinen und für niemanden, außer für Videospiele. Ja, außerdem ist das so eine heterogene Gruppe, da kann man sowieso nichts, also wenn die sich jetzt für einen so ein Ziel zusammenschließen, dann kann man ja nicht darauf sowieso nicht schließen, dass sie auf vielen anderen Ebenen auch ähnlich denken oder meinen, wollen, wünschen. Ne? Die Streamart, also hier das Bild, was sie gemacht haben für den Stream, finde ich ganz lustig, weil ich habe so, da sitzt Vivian James neben einem Typ im Hoodie mit Bart und ich sehe so ein bisschen mich damals vor 10 Jahren. Irgendwie. Das macht mir Spaß. Ja, wie gesagt, es ist ja auch nicht verkehrt, dass wir mit den Leuten gesprochen haben und wenn die einen einladen, dann. Nee, ist war ja auch wirklich. Ich habe auch vorher ja nur, denen gesagt, dass ich es halt nicht schade finde, dass andere Leute, die halt auch wissen, dass es uns gibt, da ja halt so drauf sind und Weil Leute nicht wissen, dass es uns gibt. Dass ich da teilweise 2 Stunden einen Kommentar geschrieben habe, der nicht erschienen ist, hier beim Jay Riddle zum Beispiel. Den man da nicht sehen kann. Ich weiß nicht, ob das rausgefiltert ist automatisch und er das nicht freischaltet oder so. Kein Plan, aber. Es ist alles ziemlich frustrierend, weil das wäre eigentlich so ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit diesem ganzen Gedöns. Weil die fragen sich alle nur, ja, wie kommen die denn darauf? Warum kommen die denn damit jetzt in die Ecke? Ja. Ja, Dandrius, ich sage ja auch nicht, dass du das Thymos-Magazin irgendwie jetzt abonnieren sollst oder so. Ja. Ich habe die Sendung empfohlen, weil ich da zu Gast war. Da bin ich ganz egoistisch. Besser mir zu hören als Shoyoka, wenn es um Gamergate geht. Das ist eigentlich das, was ihr aus der Sache mitnehmen solltet. Und jetzt habe ich ihren Namen gesagt, da werde ich sicher auch abgemahnt, weil das ist ja ein Trademark. Aber steht bei uns nicht im Titel oder so. Und dann haben diverse Leute gemeint, dass sie irgendwie befreundet ist mit einem von der GameStar. Und dieser Zeitjournalist wäre wohl auch einer von der GameStar ursprünglich. Tja. Also auch wieder so eine Parallele. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen, dass die GameStar wirklich auch durch den Tausch der Persönlichkeiten, der über die Zeit stattgefunden hat, halt komplett abgedreht ist. So, ich mache das hier mal, im Archiv kann man es nicht lesen. Hier hat uns der YouTuber Endymion, das ist auch so ein Outrage-YouTuber, so das Übliche, so ein Nerdrotic-Klon so ein bisschen, der hat hier ganz gute Verbindungen wohl. Da hat ihm jemand von Ubisoft nämlich diese Screenshots zugespielt. Da habe ich ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass wir noch zu einem Punkt kommen, wo wir mal sehen, wie viele Gruppen leistet sich ein Konzern eigentlich aus dem DEI-Bereich. Ist jetzt hier hinten bei den Spielen gelandet, weil es halt um Ubisoft geht. Aber gilt sicher so auch für viele multinationale Konzerne. Ja. Also da haben wir einmal die Gruppe Women and Non-Binary at Ubisoft. Ja. Die haben einen Safe Space, wo man sich treffen kann und seine Erfahrungen teilen kann oder der Gedanken oder Ideen. Man kann dort auch Vorschläge machen oder seine Befürchtungen äußern, was Vorschriften, Prozesse und Firmenpolitik angeht. Außerdem möchten sie Empowering Tools, also empowernde, ermächtigende Werkzeuge bereitstellen für Frauen, damit die ihr volles professionelles Potenzial entfalten können bei Ubisoft. Und dann möchte man natürlich auch auf jeden Fall bei Ubisoft Erziehungsarbeit leisten. Ups, Entschuldigung, Frosch im Hals. Zu den Themen Frauen und intersektionale Angelegenheiten. Ja, das ist eben das, ne? Das ist, wenn sie da auf Produktivität und so weiter gucken, hatten wir vorhin schon so ein bisschen das Thema, dann ist jetzt so schwierig mit dieser ganzen Frauennummer da. Die Frauen wollen da eben immer so arbeiten, dass sie da als Frau ihre Frau sein einbringen oder so. Das ist aber, das braucht man eben nicht unbedingt schon so intensiv vor allen Dingen. Genau, und außerdem wollen sie die Repräsentation von Frauen und nicht-binären Leuten in Videospielen voranbringen. Wer hätte das gedacht? Self-insert. Und wir sehen, hier sind schon mal 3 Leute eine gewisse Zeit ihres monatlichen Zeitbudgets damit beschäftigt, diese Gruppe zu bearbeiten. Mhm. Einmal ein Senior Director Sales, die verdient ordentlich Kohle, jede Stunde, die da ist, sind, was weiß ich, 1.000 Euro. Ja, wieso Genderbeauftragte, die dann irgendwie einen halben Tag freigestellt sind dafür? Ja, oder so. Genau. Diese ja, wenn es halt die Gruppe wäre, ne? Kommen wir jetzt hier zur Schwesternschaft Floresco. Die Erweiterung. Ja? Die Schwesternschaft Floresco, die Frauen und Entwicklung von Frauen und frauenfreundliche Arbeitsumgebung. Und wir sind für Frauen und Nichtbinäre in unserer Schwesternschaft. Und Männer sind als Alliierte willkommen. Wir sind Teil der Women at Ubisoft Group. Also wir haben eine Untergroup der Women's Group at Ubisoft. Da haben wir Women in 9 bei, also hier haben wir auch wieder 3 Leute. Director, Senior Events Manager, Senior Director. Wenn die eine Stunde zusammen labern, 3.000 Euro weg, dein Spiel teurer oder weniger Inhalt oder mehr DLC, den du bezahlen musst. Dann haben wir Women in 9 Binary Paris Studio. Okay, hier ist mal eine normale UI-Designerin. Mitglied oder jemand mit einem Junior-Titel. Das ist ja egal, wer dafür einen halben Tag freigestellt wird, ne? Ja gut, aber das hier oben, wie gesagt, Senior Manager, ja. Director, Senior Director, das ist Geld. Das ist einfach Geld. Die reden 2 Stunden über irgendwelche Tamponautomaten, die sie jetzt aufstellen wollen, und dann sind tausende Euro weg, die die Firma zahlen muss an die. Im Endeffekt. Und du musst überlegen, in der Zeit hätten sie was Produktives machen können. Ja. Woman X Data, France und Montreal. Eine tolle, diverses Netzwerk erschaffen, wo jeder sein volles Potenzial erreichen kann, außer bösen, weißen Männern. Ja. Und Frauen verbinden und ermächtigen, ganz egal, was, wie sie sich identifizieren. Es geht uns um Verbindung, Expertise und Ermächtigung. Ja gut, hier sind auch wieder glücklicherweise ein paar untere Dienstgrade, ist nicht ganz so teuer, die Gruppe. Dann haben wir die Black Employees at Ubisoft, Bo. Ich sehe, was ihr getan habt. Sehr lustig. Boah. Oh. Natürlich möchte man hier kulturelle Aufmerksamkeit, kulturelle Kompetenz. Man möchte schwarzen Mitarbeitern helfen, irgendwie weiter nach oben zu kommen, um einen besseren, diverseren und inklusiveren Workplace, Arbeitsplatz irgendwie zu erschaffen. Sie möchte Community aufbauen, sie möchten kulturelle Verantwortung einfordern, sie möchten Talente fördern, sie möchten Einblick haben in im redaktionellen Content, also sie möchten Richtlinien machen, damit schwarze Charakteristiken in Spielen, Filmen, Marketing-Tools und so richtig gemacht werden, ne? So wie die das wollen, nicht wie andere das wollen. Das, ja. Sie haben tolle Events, ne? In Kanada, in Europa, was weiß ich wo, ja, fliegen durch die Gegend, alles kostet Geld, du zahlst es mit deinem Spiel, da schneiden die dann 3 Missionen raus und verkaufen sie dir, nur wenn du das Spiel vorbestellst. Das French Queer Bureau, ja, wunderbar, nochmal 4 Leute, die nichts arbeiten, stundenweise. Die Ubisoft Neurodiversitätsinitiative. Ja, das ist ja eigentlich noch das Einzige, was ich hier gelten lassen kann. Ja, ja, für Leute mit ADHS oder Autismus oder Ähnlichem. Ja. Ja. Und dann gibt es hier nochmal die Nubi. Noir et Ubi. Also die Schwarzen bei Ubisoft nochmal. Gibt es nochmal. Wahrscheinlich ist das wie mit der populären Front und der jüdischen Volksfront, dass sie sich nicht grün sind, die verschiedenen Gruppen oder so. Und jeder gründet dann seinen eigenen Ableger. Nee, wir sind schwarz. Nee, wir sind Schwärzer. Haha. Das ist wunderbar. Und dann haben wir noch einen letzten Screenshot. Ach, den wir auch im Archiv nicht sehen können. Aber den hatte ich, glaube ich, schon mal aufgemacht. Genau. Boah. Ich will das größer haben. Ja. Dann gibt es noch die Employee Resource Groups und da gibt es halt haufenweise, ne? Wieder, da sind auch also die wir schon gesehen haben, es gibt natürlich noch Ubi Proud, ne? Und es gibt für alles mögliche, Latin American and Hispanic Community, Asian and Pacific Islanders Community, Middle Eastern and North African Community. Die dürfen dann bei den Blacks nicht rein, wahrscheinlich. Oder ist alles nur für Leute innerhalb der Firma, oder wie? Ja! Wie viele Communities willst du denn etablieren in so einer Firma? Ist das nicht ein bisschen viel? Na, alle. Ja. Außer den alle Weißen, die du noch nicht entlassen konntest. Jede. Männern. Boah, was ein Blödsinn, ne? Ja, da geht euer Geld hin. Ja, absolut. Dieser Zirkusverein da oben. Diese Leute kriegen euer Geld in den Arsch gestopft, machen sich einen schönen Lenz auf der Arbeit, stundenweise, weil sie, ich gehe jetzt zum Bo-Meeting, danach bin ich bei Ubi Proud und morgen bin ich den ganzen Tag bei Salam, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich kriege irgendwas geregelt bis zum Wochenende. Die haben alle einen Arsch offen da. Die Kirmes muss mal enden. Es muss mal wieder gearbeitet werden, weil wahrscheinlich, Suicide Squad. $5 noch liegen, Dustborn, Forspoken, Star Wars Outlaw. Das floppt euch alles um die Ohren gerade. Dustborn, Concord. Dieser ganze woke Scheiß, das brennt lichterloh. Und wenn die Firmen jetzt nicht, und Ubisoft hat ja schon gesagt, wir werden jetzt irgendwie, wir wollen Spiele für Spiele machen und nicht für Spieler machen und wir haben keine Agenda und so. Wer weiß, vielleicht sehen wir hier auch irgendwann die Sachen, die wir jetzt bei Toyota und Harley-Davidson gesehen haben. Weil die haben es früh genug eingesehen. Hier ist es halt schlimmer. Bei Harley-Davidson schrauben eben nicht die Bunthaarigen die Motorräder zusammen. Ja? Das ist der große Unterschied, glaube ich, zu Toyota, Ford, Harley-Davidson oder irgendwem. An diesen Leuten hast du ja auch die wirklichen Entwickler, die da Überstunden schieben bis zum Abwinken und den Laden da. Sind die noch da? Bist du sicher? Bestimmt, also die ja. Produkte, die ich im Moment sehe, sehen nicht danach aus, ob da noch viele Senior Developer sind. Die sind noch da, aber die werden natürlich auf kurz und knapp da bauen die da halt. Also die klöppeln alles mit einer Engine zusammen. Können oder? Ja auch nur mit Wasser kochen. Also wenn du dir anguckst, gibt es so Vergleichsvideos zwischen Suicide Squad und dem fast 10 Jahre alten Arkham Knight. Vom gleichen Studio, vom Namen her. Mhm. Aber die Animationen, die Details, der Grad an künstlerischer Integrität und Arkham Knight war atemberaubend. Wenn es da geregnet hat und du mit dem Batmobil rumgefahren bist, das hat dich weggeblasen. Weil es halt künstlerisch war. Dieses Suicide Squad ist bunt und einfach. Und Oberflächen sind halt Oberflächen, die irgendeine Farbe haben oder so. Aber es ist nicht mehr dieses Gesamtkunstwerk. Das sind auch nicht mehr die Leute, die sowas können. Wir sehen es immer wieder bei den Spielen momentan. Die guten Entwickler sitzen nicht in amerikanischen oder europäischen Firmen. Die sitzen in asiatischen Firmen, die sitzen im Ostblock. Und wir haben ja gesehen, was mit CD Projekt Red passiert, sobald irgendwie die europäische Gemeinschaft irgendwie ihre Finger da reinsteckt. Ah, ich hoffe, dass, also so böse das ist, aber ich hoffe wirklich, dass Ubisoft oder auch Warner richtig aufs Maul fallen und dass sie im Zweifelsfall, sollen sie diese altehrwürdigen Dinger auflösen und verkaufen und filetieren, das ist mir egal. Aber die müssen irgendwie lernen, dass das so nicht funktioniert gegen das Publikum. Wenn sie nicht an anderer Stelle wirklich gut Geld verdienen, dann ist das irgendwie, dann kann sowas auch ein Genickbruch sein, ja. Sollen sie doch New Snake spielen? Ja, das war ja diese Drohung von der Charakterdesignerin von Concord, die gesagt hat, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr bald gar keine Spiele mehr kriegen, ja, weil wir alle dann nichts mehr für euch entwickeln. Bäh. Ja, und zum Abschluss des Abends habe ich hier noch eine Meldung, mit der ich überhaupt gar nichts anfangen konnte. Mammon. Muss ja von Mammon gewesen sein. Ja. Was? Nein. Also von mir war es nicht. KHCMF Honolulu Hit with F. Da muss man beim Archive-Link irgendwas schief gegangen sein. Oder ist das jetzt eine Weiterführung von Sorrows von letzter Woche? Nee, kann sein. Ja. Oder auf jeden Fall hat in Salem County in Honolulu KHCM-F. Die haben das Emergency Alert System Test Signal nicht übertragen am 1. Mai. Am 1. Mai. Oh, und sie haben auch die Verlesung des Audioskripts am 1. März gerissen. Und deswegen haben wir von der FCC 2012 gesagt. Und das hat GamerGate ausgelöst. Ich nehme es an. Diese Missachtung der journalistischen Ethik. Der Butterfly-Effekt. Der wahre Ursprungsauslöser. Vielleicht habe ich irgendwie einen Buchstaben beim Kopieren verschluckt oder so. Ja, muss Salem wohl, County nicht gehen, bitte. Das hat dann nämlich Obama nicht gehört. Und dann ist er Präsident geworden. Ach nee, war er da schon. Die Station Fleet Holding LLC, Stuyvesant Holdings und Noel C. Payne haben Briefe bekommen, weil sie unlizenzierte. Guck doch mal auf den Link eben. Auf den Archive-Link. Mama, und mach mich nicht durcheinander. Ich habe 70 Fenster auf und ich weiß noch nicht, wo dein Link ist. Wo du bist jetzt? Der Link, der da angezeigt wird. Der gerade benutzt wird. Ja. Der hier. Nee, der Archive-Link. Da. Ich sehe noch Louis Vuitton, preliminäre Regatta. Ja, genau. Darum ging das eigentlich. Okay. Ihr macht mich alle wahnsinnig. Ich muss suchen, warte mal. Vielleicht finde ich das ja noch. Wo ist denn hier mein... Warum ist denn da kein... Ach so, ach, der... kam ich von, beziehungsweise hast du irgendwie Auto aus Versehen irgendwo draufgeklickt und bist dann... Ich war in Eile und ein bisschen gestresst und so, das kann durchaus sein, dass da was schiefgegangen ist. Ich möchte das gar nicht außer Frage stellen. Das kann mir durchaus... ich bin am Suchen. Wenn das Jugendliche zu Terroristen werden, fehlt uns. Oh ja, das soll vielleicht könnte sein, dass der fehlt. Das mit dem den Boten nicht. Das, über Jugendliche, die Terroristen werden, habe ich jetzt keine Lust mehr zu reden eigentlich. Ja, das war eine gute Boten. Überleitung vielleicht zu, waren auch nicht zu dem Film. Ich habe von dir teilweise die Sachen gar nicht dabei. Ist in der falschen Woche jetzt vielleicht? Insektensterben fehlt auch. Ja, das mit den denkst du schon von dieser Insektensterben fehlt nicht. Ich bin dafür, dass die Insekten leben. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Läuft ja in letzter Zeit ab und zu mal auf diesem österreichischen Sender auch diese Segelgeschichten. Ja, mich hat das echt fasziniert. Also einmal, dass die Dinger ja so fliegen praktisch. Und das wird, wenn ich mir das, also ich habe mir das angeguckt ein bisschen und was ich verstanden habe, wird das hauptsächlich auch echt dadurch gemacht, dass diese Kufen, auf denen die da fahren, eben wie Flügel funktionieren, nämlich dass sie vorne ein bisschen dicker sind und dann zulaufen und einen Auftrieb erzeugen. Und der zweite Clou an diesen geilen Booten, hier gibt es auch noch das Katamaran, funktionieren ein bisschen anders, aber ja, der Clou an dem Booten ist im Prinzip auch die Segelgeschichte. Die sehen ja so aus, als wenn sind die sehr stramm angezogen, aber eben noch Tuch. Aber das Tuch ist so gemacht, also es ist praktisch doppelt gelagert und vorne geht das dann ein bisschen auf und läuft dann hinten spitz zu. Es ist also auch eine Flügelform mit einem Auftrieb. Und so bringt man den ganzen Seittrieb praktisch, den man im Segel hat, ja rein in den Vortrieb und dann fährt das Ding doppelt so schnell wie der Wind ungefähr. Also sie sind schon 60 Knoten damit gefahren, glaube ich. Das ist schon verdammt viel, 110 ungefähr, ein Segelboot. Ja, ich habe mich gefragt, ob man da nicht vielleicht auch was andere Sachen mitmachen kann, aber irgendwelche Transportgeschichten, da wird das wahrscheinlich schwierig, ne? Wegen der Leistung, die da nicht drin ist. Und das Ganze ist eben auch ziemlich diffizil. Also wenn das auf eine andere Art von Boot übertragen wollte, klar, es gibt so kleinere. Aber vor allem für größere Sachen ist das schwierig. Wenn das dann mal aus dem Wasser kommt und auf den Kufen fährt, dann muss man das ziemlich feinfühlig wohl steuern, sonst. Ja, so sieht man ja zu langsam und so weiter. Und geil ist ja an den Booten, ich weiß nicht, ob einer was von gesehen hat. Manchmal zeigen sie ja vom Hubschrauber aus so Bilder. Da sieht man, da sind vier Leute drin, die fahren Fahrrad. In dem Korpus. vier haben eine andere Aufgabe, die können eben nicht Fahrrad fahren. Und die vier, die Fahrrad fahren, ja, die besorgen halt für den Saft, ne? Die pumpen die Batterie voll, beziehungsweise da wird eben auch dauernd nachjustiert mit diesen komischen Kufen und so. Das muss eben sein, so dass eben so ein bisschen schwer zu fahren ist, ne? Nicht an der Geschwindigkeit, aber eben auch an der Art und Weise, in den wenigen Auflagenflächen und so. Ich finde die einfach geil, die Dinger. Und ich finde auch, dass es eine technisch echt eine Weiterentwicklung ist, mal wieder. Eine der wenigen, die man so sieht heutzutage, die man eben auch gut versteht. Weiß ich nicht, was auch mit Chemies oder so, kenne ich mich ja nicht so aus. Aber doppelt so schnell wie der Wind ist eine Ansage. Ich glaube, das gab es vorher nicht, dass die überhaupt so schnell fahren, also ein Segelschiff überhaupt so schnell fährt wie der Wind. Ja, so schneller fernfahren könnte, als der Wind es trägt, sozusagen. Aber das geht jetzt halt auch, ne? Doppelt so schnell. Und du willst mir wirklich sagen, das sind unten in dem Bauch von dem Schiff sind vier Typen auf so Standrädern, die sich einen abstrampeln, um die Energie zu erzeugen, die nötig absolut, ist. Absolut, ja. Die heuern aktuell irgendwelche Ex-Tour de France-Fahrer an und so. Original. Falls man eins kaufen möchte oder so, roundabout 10 Millionen muss man eigentlich kalkulieren. So. AC-75 glaube ich, die Länge, Fuß. Aber weiß ich nicht genau, kann man sich ja nochmal erkundigen. Ich habe vor allen Dingen auch schon Schwierigkeiten gehabt, überhaupt da Informationen drüber zu finden. Ja, wenn du nicht weißt, wie das heißt und so weiter, ne? Dann suchst du dann so Kufenbooten. Ja, wie heißt das dann? Ja, Foil, Hydrofoil nennt sich das Ganze dann. Und so. Aber interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, eine Weiterentwicklung. Vielleicht kann man ja noch ein paar andere schöne Entwicklungen auf dieser Art sehen. Vielleicht auch irgendwie was Fliegendes oder so, was ein bisschen einfacher selber fliegt. Keine Ahnung, ne? Na, ich. Das ist auf jeden Fall meine Fantasie, ein bisschen Flügel und so. Ich habe ja mal das große Glück gehabt, 1984, als kleiner Bub, habe ich mal 2 Wochen auf einer Zweimastbrigg verbracht zwischen Spanien und Marokko. Ja. Das ist schon ein Erlebnis. Also, und das ist, ich meine, das ist natürlich eher alte Technik gewesen, ne? Richtig, schönes Zweimastschiff. Schon ordentlich groß. Und das dann selber auch, also du hattest dann auch, du musstest auch Wache halten oder nachts das Ruder halten und solche Sachen. Ne? Das war schon abgefahren, das mal zu erleben. Also. Ja, das aber ist die Dinger sind natürlich halt völlig futuristisch. Es gibt halt auch kleinere, so für eine einzelne Person oder für zwei. Das sind natürlich alles also kleiner dimensioniert und so weiter natürlich, aber die sind auch ziemlich schnell. Wie schnell, weiß ich jetzt nicht immer. Könnte also, man das nicht auf Autos, also so, dass du das... Zischen, ne? So das Wasser zischen und so. Da machst du so große Wasserwege und statt Autos fahren die Leute dann mit den Dingern da drauf. CO2, ja. Musst halt nur immer vier Deppen finden, die strampeln. Und ordentlich strampeln. Ja, das ist dann auch ein bisschen davon abhängig, wie man damit fährt. Beziehungsweise die Steuermänner, die können eben einen aktiveren Stil an den Tag legen oder etwas ruhigere Hand. Und wenn du ein aktiveres Stil hast sozusagen, dann musst du gucken, dass du noch mit dem Strom auskommst, der da heißt sozusagen. Aber die haben doch immer so ziemlich krasse Wänden am Ende von ihren... Ja, die steigen echt auch nicht schnell wieder, um im Wasser zu liegen. Ne? Aber das hat eben mit der Geschwindigkeit zu tun. Kommen schon relativ schnell raus. Bei 5 oder 6 Miles, hieß es, kommen die schon aus dem Wasser. Okay. Und fahren dann auf den Kufen. Von daher brauchen sie auch nicht viel Geschwindigkeit, wenn sie da um die Kurve müssen, um trotzdem oben zu bleiben. Naja, ja, wenn sie die Kurve wechseln, also wenn sie die Halse oder die Wände gemacht haben, dann wird da die andere Kurve rausgefahren, weil man die andere Windverhältnisse eben fahren muss und so. Jo, schöner Spaß auf jeden Fall. Und wie gesagt, eine tolle Technik. Also. Ach, finde ich geil. Ja, ne. Genau, mal was Nettes, Positives zum Schluss. Ja, ich habe auch noch was zum Schluss, was nicht so positiv ist. Also erstmal habe ich noch eine Nachlieferung zu dieser ganzen Schmiuka-Debatte. Und zwar hat der Tobias Buch auch noch angekündigt, wollte ich noch erzählen, dass er beim Presserat Beschwerde einreichen will gegen diesen Zeitartikel. Mit der Begründung, das wäre ein nicht gekennzeichneter Werbeartikel. Also er meinte wohl, dass er so... Ja, kommt er nicht mit durch. Ja, ich glaube auch nicht, dass er damit durchkommt. Aber ich fand es einfach nur niedlich, dass man es überhaupt probiert. Und das andere Thema, was ich noch ansprechen wollte, war Joker Teil 2. Ich habe ihn mir am Donnerstag angeschaut. Du arme Sau, mein Beileid. Ich habe extra tagelang quasi komplettes YouTube gemieden, um mich nicht spoilern zu lassen. Und na dann, was war deine Kritik, nachdem du ihn gesehen hast? Meine Kritik, nachdem ich ihn gesehen habe, ist, der Film, den hätte es nicht geben sollen. Also, nachdem ich mir jetzt noch ein paar Reviews angeguckt habe, meinten auch einige Leute, dass wohl dieser, ist der Todd Phillips, der Regisseur, der soll wohl auch damals schon gesagt haben, zweiter Teil macht ja gar keinen Sinn und so, macht's ja auch nicht. Und man geht einfach davon aus, dass er denen gesagt hat, wenn er mir 2 Millionen gibt oder so, oder 200 Millionen, was das gekostet hat, und dann mache ich da ein Musical draus, dann können wir das machen. Und dass sie dann gesagt haben, okay, Deal. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, weil es ist ja so eine Art Musical, aber kein richtiges Musical. Und, Aber es hat ja auch einen anderen Engel noch, so dass er gesagt hat, er kann eh nichts mit DC anfangen und er wollte von vornherein nicht das irgendwie mit dem DC-Universum verbinden und das wäre ihm eigentlich eher lästig und das wäre nicht der Film, den er machen wollte und so. Dann kann ich mir das schon sehr gut erklären, weil viele Leute ja gesagt haben, es ist A, ein Schlag ins Gesicht der DC-Fans und B, ein Schlag ins Gesicht der Leute, die den ersten Film gut fanden. Ja, sie haben eigentlich probiert, so ziemlich jeden vor den Kopf zu stoßen in diesem Film, also es ist wild. Und auf jeden Fall haben sie sich Lady Gaga dazu geholt, dass man halt irgendwie singen kann und so. Das einzig Gute, was ich über die musikalischen Einlagen sagen kann, ist, dass da immer eine schöne Hammond-Orgel im Hintergrund gespielt hat. Das mag ich ja ganz gerne. Schweine. Aber ansonsten habe ich bei diesen musikalischen Einlagen auch meistens gedacht, wann ist es jetzt vorbei? Weil es tut halt auch überhaupt gar nichts zu der Geschichte dazu. Also beim Musical ist es ja normalerweise so, dass die Leute halt irgendwann anfangen zu singen und das Singen halt irgendwie Teil der Geschichte ist. Das war aber in diesem Fall nicht so. Also man hat halt so ein bisschen irgendwelche... Ja. Ich kenne mich da ja auch nicht so aus mit diesen... Aber es gibt auch so Szenen aus irgendwelchen alten Filmen, wo irgendwie drin gesungen wurde und so. Ich denke, da wird man so ein bisschen... Und dann gab es wohl auch diesen einen Scorsese-Film, den ich auch nicht kannte, wo er irgendwie Robert De Niro da irgendwie singt mit Liza Minnelli zusammen oder so. Mhm. Und das soll wohl da irgendwie eine Anspielung drauf gewesen sein, so wie was im ersten Film ja so Taxi Driver und King of Comedy Anspielungen gab. Oh, Anspielungen. Guck mal, wie postmodern ich bin. Wie gab es denn noch eine Story sozusagen, eine Entwicklung? Nein. Ja, naja, also insofern, dass sie erstmal alles wieder rückgängig gemacht haben, um es dann doch wieder hochzufahren. Also am Anfang ist jetzt, beim ersten Film war ja am Ende, war ja dann halt der Joker sozusagen so ein bisschen durchgedreht halt und jetzt war er wieder dann nicht so durchgedreht und dann sollte er doch wieder durchgedreht sein und am Ende wieder nicht durchgedreht zu sein. Aber ein Großteil von dem Film ist, was ich gehört habe, doch einfach nur Szenen im Gericht, wo nochmal erzählt ist, was passiert ist im ersten Teil. Genau, wo das nochmal erzählt wird, was passiert wird im ersten Teil und wo er quasi dann auch damit gerungen wird sozusagen, ob jetzt diese Joker-Geschichte jetzt so eine Art zweite Persönlichkeit ist oder ob das er selber ist, also ob er quasi schuldfähig ist und so weiter. Und man macht es im Endeffekt auch so ein bisschen damit kaputt, dass also es gab ja im ersten Teil, hat er so fantasiert, dass er irgendwie mit der schwarzen Nachbarin irgendwie eine Beziehung hat und die tritt dann da auch als Zeugin auf und meint dann so, dass seine Mutter ihr schon erzählt hätte, wie er halt drauf ist und halt sagt halt genau diese ganzen Sachen, alles, was mit ihm nicht stimmt, wo im ersten Teil das eigentlich schon so war, dass die Mutter halt auch total plemplem war und nichts mitgekriegt hat und so. Und das dann so umzudrehen, dass die jetzt doch da irgendwie komplett reflektiert war und so, fand ich ziemlich bescheuert. Und die beste Szene eigentlich ist auch in diesem Gerichtssaal, wenn sie den Kleinen da irgendwie dabei haben, diesen Kleinwüchsigen, mit dem er da in dieser Comedy-Clown-Truppe irgendwie war, den er da verschont hat, weil die ja beide immer nett zueinander gewesen sind. Und da gibt es ein bisschen so eine Konfrontation, die ganz gut war. Also das war eigentlich so das Highlight von dem ganzen Film, diese Konfrontation zwischen den beiden. Und dann gibt es halt immer so einen nicht näher benannten Mitinsassen da von dem Gefängnis. Und ich habe halt so das Gefühl, dass wahrscheinlich dieses, also der Titel von dem Film Folie à deux, das bezieht sich irgendwie auf so eine geteilte Geisteskrankheit. Und das Eindruck, den man da gewinnen soll, ist eigentlich, dass er halt mit diesem Lady Gaga-Charakter diese geteilte Geisteskrankheit hat, aber ich glaube, das ist eine Ablenkung sozusagen und dass es in Wahrheit dann dieser andere Mitinsasse da ist, mit dem er auch Sachen dann zurecht fantasiert, die man dann im Film sieht, wo eigentlich diese Lady Gaga-Charakter irgendwie dabei ist, dass es dann in Wahrheit aber nicht so ist und so, weil den hat es wahrscheinlich nicht wirklich gegeben. Das merkt man auch in der einen Szene, ist er in so einer Isolationshaft und plötzlich taucht die da irgendwie auf, was halt vollkommen nicht sein kann. Also das spielt halt auch wieder mit dieser unreliable Narrator-Geschichte, dass man halt immer nicht weiß, was passiert und was jetzt nur eingebildet ist. Und das ist wahrscheinlich die Geschichte. Und das absolute Ende von dem Film ist halt auch totaler Käse. Und ja, was ich auffällig finde, ist, dass diesmal die Kritiker den genauso scheiße finden wie das Publikum. Also Rotten Tomatoes 33% Critics und 31% Ja, aber da sind auch viele Leute dabei. Beim letzten Mal fanden die das ja scheiße und das Publikum fand es gut, aber dieses Mal sind auch Leute dabei, die es halt gut finden mit der Begründung von hahaha, so ihr dummen Incels, ihr habt gedacht, dass es euer Film wäre oder so und jetzt kriegt ihr ja halt gesagt, dass das doch gar nicht so ist. Und ja genau, ich hatte auch den Eindruck, dass das so ein bisschen die Gegenseite dann zurückholen sollte oder so, die man vergrault hatte vorher mit dem ersten Teil. Klingt so das, was du davon erzählt hast. Ja, ist total Banane und es hat wirklich viele Längen, dieser Film. Man denkt sich halt die ganze Zeit so, ja okay, was soll mir das jetzt sagen? Und auch dieses Ganze, dass man immer nicht so richtig weiß, was wirklich passiert und diese Lieder, die nichts damit zu tun haben. an ständigen Stellen denkt man sich ja halt immer so, ja, wann geht es jetzt hier irgendwie weiter, wo geht es jetzt hier hin, in welche Richtung und was passiert jetzt hier irgendwie. Es ist halt wirklich von A bis Z irgendwie überflüssig. Also hat halt auch wieder ein paar schöne Bilder, aber in dem ersten Film hat man auch schöne Bilder gehabt und es hat auch wieder einen guten Soundtrack und im ersten Film hat man auch einen guten Soundtrack gehabt. Also es bringt nichts Neues irgendwie rein, was man irgendwie braucht und die Sachen, die sie da irgendwie gemacht haben, sind halt echt total Banane und ja. Ich habe den ersten ja aus reiner Superhelden-Erschöpfung gar nicht gesehen. Das ist ganz gut, dann kann ich den zweiten auch nicht kaputt machen. Das erklärt aber im Endeffekt ja nur, dass du immer noch meinst, dass es überhaupt irgendwas mit Batman und so zu tun hat. Und das war eigentlich in dem ersten Film so. Nun, da steht Joker drauf. Ich meine, ja, für Blöde wie mich sieht das fast so aus, als würde es um den Joker gehen. Ich weiß, ja. Es ist hübsch von mir. Nicht nur ist ja auch so eine Art, also das war auch... Ich meine, er hat das Make-up und all das, also... Ja, es ist halt, wenn du halt einen Scheißfilm machen willst, der irgendwas dekonstruiert, mach das, aber halt, nimm doch Sachen. Also, ja, dann lass mich doch jetzt mal erzählen, wenn du nicht weißt, worum es geht. So. Also, es war quasi so, dass in dem ersten Film auch wegen dieser Anspielung auf Taxi Driver und so und halt eben auf diese DC-Geschichten, dass es halt ziemlich wahrscheinlich war, dass diese Handlung von dem Film sich halt eingebildet war und deswegen diese ganzen Bezüge. Auch auf diese DC- und Batman-Geschichten halt sich da in der Fantasie von dem Hauptcharakter abgespielt haben. Und ja, also es gab da auf jeden Fall richtig gute Szenen, richtig gut gemacht mit diesem ganzen Verlauf und wo auch diese Bezeichnung Joker, das ist ja quasi so, dass der da halt, so wie das bei King of Comedy war, irgendwie meint, also er idealisiert halt diesen Date-Night-Moderator und der wird halt von Robert De Niro gespielt, der ja in dem King of Comedy derjenige war, der den Late-Night-Moderator da unbedingt bei dem in die Show wollte. Und er macht dann so ein Stand-Up, was man erstmal nicht sieht und das wird dann nachher, gibt es so eine Videoaufnahme, die dann halt dieser Show zugespielt wurde, die er so mag und der spielt das dann ab und nennt ihn dann halt, bezeichnet ihn dann halt als Joker wegen diesen Witzen, die er halt macht. Und also das war schon gut. Also, und das ist wirklich halt, ist halt keine wirkliche Vorgeschichte gewesen für den Joker aus dem Batman-Universum, wobei jetzt dieser Film dann doch irgendwie wieder so tut, als wäre das eventuell so. Aber ja. Wisst ihr, was ihr mit solchen Filmen machen könnt? Behalten. Einfach behalten. Ich bin zu alt. Ja, guck dir auch den ersten Teil nochmal an, bitte. Nö. Ja, nur okay. Das finde ich auch ganz gut. Ja, mehr als nur okay. Ich guck nochmal Taxi Driver. Also, ich bin es einfach leid. Allein schon, weil ich weiß, dass der Typ im zweiten Teil mit Absicht den Leuten nochmal irgendwie so einen Hals stopft. Nee. Will ich gar nicht wissen. Ja, guck dir den zweiten Teil nicht an. Wenn sie ihm dann das Geld so hinterher schmeißen, was soll der dann machen? Ne? Der erste Teil war trotzdem gut. Und ich würde mich auch einfach auf den konzentrieren und den zweiten vergessen. Aber kannst du das? Ja, ich kann das. Immer wenn du an den ersten denkst, kommt Lady Gaga von hinten. Ich brauche nichts, dass die war sowieso richtig wenig da drin vorhanden. Also anfangs haben die Leute irgendwie gedacht, dass sie irgendwie die Hauptcharakterin jetzt ist und das irgendwie aus ihrer Sicht irgendwie gemacht wird oder so. Aber das stimmt ja alles nicht und die ist halt auch wenig drin eigentlich in dem Film. Und ist auch komplett überflüssig für dieser ganze Film halt eben eigentlich. Also. Are you talking to me? Gibt genug Filme, wo du der erste Teil gut warst. Are you talking to me? Ja, gibt viele Filme, wo vor allem die Teile, die nach 2000 entstanden sind, absolut nicht nötig gewesen wären. Und das hört ja gar nicht auf. Ich habe ein sehr schönes Video gesehen von wie heißen die Jungs? Oh, ich habe es auf... Oh, das ist schon, nee. Nee, hier die... den finde ich so schnell nicht. Schon gar nicht bei dem Durcheinander hier. Wie hießen die denn? Ich mal in meiner YouTube-History gucken. Das sind doch hier so Film-YouTuber aus Amerika und die haben ein wirklich gutes Video gemacht, wo sie halt mal die ganzen Sachen nebeneinander gestellt haben. So einfach mal, okay, hier sind 20 Serien, von denen du noch nie gehört hast und die inzwischen schon wieder eingestellt sind. Hier hast du 20 Sachen, die die auf alten Franchises basieren und die schon eigentlich schon wieder tot sind. Und sie haben, es ist sehr schön gemacht. Es endet mit diesem Mantra, das wir alle kennen. Don't ask questions, just consume. Be excited for a new product. Fand ich sehr eindringlich. Aber ich finde es natürlich jetzt hier nicht in meiner ewig langen YouTube-Wiedergabeliste. Da bin ich auch irgendwie drauf gekommen, über den Joker-Kram. Nee, ich reich's nach in der nächsten Folge oder so. Wir haben auch gar nicht über Godot geredet, fällt mir gerade auf. Gibt's ja eigentlich auch noch. Die gibt's einen ziemlichen Shitstorm gerade. Das ist eine Open-Source-Spiele-Engine, die ich auch selber eigentlich ganz gerne mag, weil sie sehr einfach zu bedienen ist. Ganz super auch für Leute, die sonst überhaupt keine Ahnung von Programmieren haben. Und da gab es in der letzten Woche einiges an Stress, weil einer von diesen Community-Moderatoren, die für eigentlich gar nicht für Godot angeblich selber arbeiten, sondern einen privaten Discord dazu betreiben, aber komischerweise Leute bannen können, auch aus dem GitHub bannen können von dem Projekt. Die haben halt angefangen, rechts und links Leute zu bannen, weil Leute gesagt haben, hier, ihr macht da eine Spiele-Engine, das ist keine politische Plattform und es wäre wirklich gut, wenn ihr euch irgendwie darauf konzentrieren würdet, die Engine zu machen. Und dafür ist diese Person dann gebannt worden für diesen Spruch. Ja, und dann hat er im nächsten Tweet halt gesagt, ja, wisst ihr, was ich übrigens bin? Ich bin Titanium-Backer. Also der höchste Grad an Backing, den du irgendwie bei Godot machen kannst. Also wirklich Geld monatlich. Ja. Und ratet, was ich als nächstes mache. Ja. Und dann war es weniger Geld für die Open-Source-Spiele-Engine. Ja. Und das gibt richtige Wellen. Es gibt doch schon irgendwie einen Fork davon. Der nennt sich Redo, also Red Dot, so ein bisschen auch als Wortspiel an die Wortspiele angelehnt, die den Namen da sowieso ausmachen. Ich finde, es könnte Red Letter Media sein, Chat, aber ich finde dieses verdammte Video nicht, nachdem ich suche nebenbei hier. Ich habe es auch in meinen Tweets gehabt, aber da finde ich es auch nicht, verdammt nochmal. Ja, wie gesagt, also das werde ich am besten fürs nächste Mal nochmal ein bisschen aufdröseln. Aber da rappelt es auch ganz gewaltig, weil ganz viele User halt auch sagen, jetzt hört doch mit dem Scheißdreck auf, muss das überall sein. Es geht hier um eine Spiele-Engine, es geht nicht um die Rettung der Welt und der LGBTQ-Community. Sondern wir wollen hier Leuten eine Möglichkeit geben, mit wenig Aufwand in Spieleentwicklung und damit in Programmierung und damit einfach in Dinge reinzukommen, die ihnen vielleicht wirklich im Leben mal was nutzen. Anstatt immer nur den gleichen woken Dreck. Nee, ich find's nicht. Ich liefer's beim nächsten Mal nach. Ich glaube, Red Letter Media ist schon, glaube ich, echt ein guter Kandidat. Ich finde es nur einfach nicht. Ja. Wald und so? Hingehen? Kannst du eine Quelle packen, in die Quellen packen, zur Not, wenn du es noch findest. Wenn ich es jemals wiederfinde. Genau. Ja, Wald und Pilze. Sammeln. Knicklicht, Miete, Safe Space und verdammt nochmal Price, wo auch immer du bist. Das wäre schön, wenn wir wüssten, dass es dir gut geht, weil das wäre irgendwie besser als das nicht zu wissen. Ja, vielleicht können wir den nächsten anderen alten Kollegen zurück begrüßen erstmal. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Nächste Woche bin ich auf dem Konzert, das heißt, ich bin nicht da, hatte ich schon mal vor ein paar Wochen angekündigt, aber ihr zwei schafft das auch so. Ja, gucken, ob wir noch jemanden finden. Ja, vielleicht kommt der Kollege aus der Schweiz oder was wieder. Das war ja auch ganz nett mit dem. Fand ich. Ne? Fördert, was der Freiheit dient. dass mir das was sehr schadet. Chris? Lasst es euch gut gehen. Lasst es nicht von der Arbeit stressen. Denkt dran, die Woche wieder 5 Tage. Scheiß Dreck. Macht's gut. Du magst es muss. Raus. Tja, scheiß der Hund drauf, können wir nicht mal bei ihm zu Hause nachsehen? Nee, nicht.